In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Rathaus, das steht immer woanders. Das ist ein Wanderrathaus. Naja. Ja, jetzt zahlt mir da durch. Na, du bitter? Du brauchst Magenbitter? Ich habe am Samstag zum ersten Mal Wurzelpeter getrunken. Und? Ich muss ganz ehrlich gestehen, als wir da in den Kiosk standen und uns Feiglinge gekauft haben. Oh. Und dann, Feigling ist so widerlich. Ach, wir haben, bei wie viel sind wir denn? Bei 12 Euro. Ja, müssen Sie 20 voll machen, kam da. Dann haben wir Wurzelpeter gekauft. Weil so das Fischchen so süß aussah. So was wie Jägermeister? Wie ist das? Ich muss sogar sagen, eine Spur süßer. Und dann lauwarm, oder was? Ja. Nee, ich habe einen lauwarmen, süßlichen Wurzelpeter getrunken. Fand ihn gar nicht so schlecht. Und dann nachts im Kiosk haben wir noch Shisha-Tabak gekauft. Für unfassbare Summen. Also wenn da nicht Blattgold mit drin ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben nicht mal geraucht an dem Abend. Vicky, bist du noch da? Na klar. Du hast eine persönliche Tragödie heute erlitten. Nee, gar nicht. Ich bin nur sehr früh aufgestanden und jetzt etwas gerädert. Müde, abgekämpft. Nur für Dieter hast du das gemacht, bist du früh aufgestanden. Das muss man ja sagen. Kannst ja ruhig mal raushauen. Ja, es hat natürlich auch persönliche Interessen, dass man einfach in Ruhe vielleicht noch ein Abendbrot zu sich nehmen kann. Mhm. Wie sieht denn ein Abendbrot bei dir aus? Also kann ich mir das wirklich vorstellen, dass Mutti eine Stulle macht mit Gewürzgürkchen und Leberwurst? Ja. Also mein letztes Brot oder Brotscheibchen habe ich, obwohl doch, ich habe eins, hier, wo ich in Südtirol war, auf diesen Hütten da habe ich mir so ein Ding mal reingepfiffen. Da gibt's doch dann immer diese Brotzeiten. Mit Oberst da? Kriegt man, nee, da war es meistens dann so, dass man so, ja, für mich exotische Steinofenbrote bekommen hat mit, was weiß ich, Kümmel, Anis oder sonst irgendwas. Irgendwas, was ich sonst halt so bei unserem Bäcker nicht bekomme. Das war sehr lecker. Und dann meistens. Hast du Schüttelbrot gegessen? Boah, das kann sein, aber weiß ich auch nicht. Hast du ein Vesperbrettel gegessen? Ja, und da ist dann Schinken drauf, Käse und so eine fettige Salami. Mhm. Und Salami. Ja, wenn man dann loslatscht, kriegt man eigentlich auch direkt so ein dünnsches Gefühl. Das ist mir besonders gut, wenn ich auf so Hütten bin, dass ich einfach mal loslaufe. Erstens mal kriege ich einen halben Durchmarsch wegen diesem Schnaps, der mir da serviert wird, wo alle immer sagen, oh, das ist ja köstlich. Ja, ja. Das schmeckt sich, für mich schmeckt das wirklich original wie aus einem Rasenmäher hinten rausgelassen oder so. Also so richtig habe ich die Faszination von diesen, wie nennen sich denn nochmal diese blöden Hütten da? Wo Almen. Man da hingeht. Almen. Ja, genau. Diese Almschnäpse, also die Faszination hat sich bei mir nicht ganz eingestellt. Es gab Almbrände, glaube ich, geilen, ne, sagt man. Schnaps, und das war der Heuschnaps, den ich mal mitgebracht habe. Oh, Heusch! Ja, Moment. Also ein Heuschnaps, der da. Oh, nie, ist wie das gesagt, ekelhaft, dies, das neben ist Korn. Ja, Wahnsinn. War auf jeden Fall, der war gut. Heuschnaps fandst du lecker? Wenn du nicht immer reinreden würdest, dann könnte ich es mal ausführen. Du Quatschkopf. So, jetzt pass auf. Es gab einen Heuschnaps auf einer Alm, den ich gut fand. Das war überhaupt der einzige Schnaps, den ich gut fand. Und da habe ich mir eine Flasche mitgenommen. Und danach habe ich den Fehler gemacht, einen normalen Heuschnaps in Deutschland zu kaufen. Ja, in irgendeinem Supermarkt. Und das war ein absoluter Horror. Das hat wirklich original geschmeckt, wie, weiß ich nicht, wie gesagt, so ein 1:50 Gemisch für einen Trabanten oder so. Das war nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der da oben, der war gut. Vielleicht hat er sich verbrannt und hat einen falschen Schnaps gemacht. Aber für mich war er perfekt. Ja. Ansonsten kann ich mit diesen. Kennt ihr einen Lamborghini? Auf Almen nichts anfangen. Habt ihr schon mal einen Lamborghini getrunken? Nee. Das ist ein brennender Cocktail. Ist ganz okay, wirklich. Nee, so dekadente Getränke gibt es bei mir in der Gegend. Ja, weiß ich jetzt nicht. So dekadente, Entschuldigung, meine Bierdose ist gerade gegen das Mikrofon gehauen. Dose oder 0,33? Ich trinke kein Dosenbier. Ja, Dosenbier, okay. Ich kann kein Dosenbier trinken. Es ist so widerwärtig. Ach, jetzt hör doch auf. Dosenbier? Ja. Na komm. Na, ich trinke zum Beispiel auch mal ein Dosenbier. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich schnell ein Bier brauche, dann nehme ich ein Dosenbier. Aber allein diese Satzkonstellation, wenn ich schnell ein Bier brauche, nehme ich auch ein Dosenbier. Es klingt, das sagt man nicht schon genug, Schatz. Aber es ist ehrlich. Es, ja, es ist ehrlich, ja. Es geht da wirklich nur darum, so eine kurze Befriedigung zu erhalten. Übrigens, muss ich dich ansprechen. Es gibt ein Update. Und zwar, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ich habe endlich eine Quelle aufgetaucht. Oh! Endlich. Nachdem du Elon Musk bei Joe Rogan gesehen hast, hast du gedacht, so jetzt kann ich auch. Ja. Aber ich puff natürlich auch nur wie Elon. Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, als ich die Nummer gesehen habe, ich höre Joe Rogan, glaube seit 2011. Und da habe ich mir gedacht, mit der Nummer, mit diesem Mini-Ausschnitt schafft er es zum ersten Mal in den deutschen Mainstream. Also wie ärgerlich. Ich weiß, es gab so viele brillante Podcasts. Nein, es ist wie Elon Musk an einem Joint zieht. Das ist das erste Mal, dass die meisten Deutschen von Joe Rogan hören. Das ist auch ein bisschen traurig für den armen Joe Rogan. Aber ich denke mal, er kann es verschmerzen. Ich denke auch. Ich glaube, innerhalb von den ersten 48 Stunden 5 Millionen Views auf das, also das ist absolut irre. Ja, der gute Joe Rogan. In 3 Wochen ist es soweit. Habib gegen Conor. Oh ja, schön. Das gucke ich mir an. Can't das wird schön. Ich gucke mir auch dieses Bellator der Zone-Event an. Ja, das kann man uneingeschränkt sofort angucken. Natürlich kann es trotzdem ein technisches das ist Unterfangen klar, werden, aber prinzipiell wird man in der UFC nicht viel bessere Kämpfer finden. Also natürlich. Aber du hast doch gesagt, bessere. Die ganze Card ist super. Nicht die ist nur super, großartige Card. Gibt's überhaupt nichts zu sagen. Außer die beiden Mädels, da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Melendez ist die alte von Gilbert Melendez oder wie die UFC bzw. Reebok damals auf dem Schlüpper schrieb. T-Shirt, ja. Giblat Melendez. Giblat, ja. Da haben wir noch Kontakt. Giblat? Ja, statt Gilbert stand da drauf Giblat Melendez. Also sowas passiert immer wieder, auch bei Spielern zum Beispiel von Counter-Strike und so ist mir das aufgefallen, dass solche Fehldrucke in Anführungsstrichen immer wieder passieren. Ich glaube, das ist kein Zufall. Das ist irgendein Troll, der bei sowas arbeitet, der damit eine Wette gewinnt, dass der da falsch drauf druckt. Ich glaube, ich recht, Moment. Wenn du dieses Design ausrollst und sagst, hier, das ist unsere erste Collection Reebok für die UFC, dann sollte vielleicht irgendjemand gucken, dass mal drüber gucken. Ne? Das ist wie wenn bei Apple auf einmal hinten irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes draufstehen würde statt iPhone auf den Telefon. Ja, aber stell dir vor, es soll Länder geben, wo der Verfassungsschutzpräsident sagt, es gibt keinen Rechtsextremismus. Keine? Und nicht. Nein. Doch, ich habe überlegt, ob. Aber nein. Doch, muss man ansprechen. Nein, ich möchte heute nicht. Muss man ansprechen. Ich spreche heute auch nicht über Fußball, ich reg mich über andere Dinge auf. Ich spreche heute auch nicht über Verfassungsschutz, so ist es. Ich reg mich über andere Dinge auf. Ja, ich bin inzwischen so ein bisschen, aktuell bin ich so ein bisschen müde, was diese ganzen Themen angeht, weil für mich wirkt es wirklich manchmal noch so, als ob das so eine Art Realsatire ist und irgendwann kommt die Titanic um die Ecke und klärt uns alle auf und sagt so, das war unsere größte Geschichte, das war's, wir treten ab. Also darauf warte ich noch ein bisschen. Zu viele Sachen kann man sich fast gar nicht äußern, weil man hat überhaupt gar keine richtige Meinung parat für solche Absurditäten. Also es ist einfach unvorstellbar, aber gut, okay. Ja, okay, Thema beendet. Oh, Gott sei Dank. Ich bin so Dieter froh. Der Woche. So. Ja. Und dann komm, lass mal heute auch sein. Das war's. Vielen Dank. Auch wieder. Tschüss. Aber ein Thema liegt mir am Herzen. Oha. Fußballerisch. Ja. Das ist ein bisschen über den Champions League Tag heute und morgen. Oh, ja. Aber so schön, wie du es auch sagst, da muss man drüber reden. Aber darf man sich, wie Frank Buschmann, wie er Twitter gefragt hat, überhaupt noch auf die Champions League freuen? Weil man es ja eigentlich nur noch zerstückelt auf, ne? Und, Ja, also. Verstehe das Problem nicht so richtig. Ich habe auch noch nie so viele Artikel gelesen von allen Sportmedien. Ja. So könnt ihr die Champions League gucken. So könnt ihr die Champions League gucken. Überall, immer. Ja, immer. Auch besonders schön. Ich gucke sie ja, ich habe ja in meinem Paket die Konferenz drin. Ich dachte, du guckst wieder auf Bolly Rules. Nee, Bolly Rules nutze ich seit... Hat der Hell in the Cell geguckt. Nee. Ja, genau. Nee, kommt ja auch. Ich hatte Frühschicht. Ich hätte eh nicht gucken können, aber nee. Wo war ich jetzt dran? Scheiße. Du wolltest dich darüber äußern, was die aktuelle Sachlage der Ja, genau. Ich möchte eigentlich wissen, was da die ganze Zeit so klappert, wie gesagt, bei dir auf dem Tisch. Konferenz angucken heute Abend. Ja. Und werde das auch tun. Ich weiß nicht, läuft da jetzt schon ein Spiel? Weil die laufen noch um 55 irgendwie. Ja, ja. Jetzt spielt Inter und so ein Scheiß. Ah ja, gut, ich mach's mal im Tab nebenbei an. Oh ja, mach ich auch. Ich habe mir die neue Windows... Ich glaube nicht, das lenkt mich ab. Ich habe mir die neue Windows Sky Go App runtergeladen. Geht auch noch nicht. Ja, okay. Ich habe das Mega-Angebot von Sky... Ja, jetzt, ich weiß, ich habe viel geschimpft, aber das Angebot konnte ich einfach nicht ausschlagen. 10 Euro für Komplettsport und 3 Monate Serie. Was soll man denn da sonst noch machen? Also das ist ja nichts zu sagen. Da kommt jetzt die neue Walking Dead Staffel. Oh. Ja, und noch irgendeine Serie. Ach, House of Cards. Ich weiß gar nicht, kommen die jetzt auf Netflix gleichzeitig raus wie bei Sky? Oder ist es immer noch mit diesem Vorausstrahlungsrecht, was sie damals verscherbelt haben an Sky? Von Netflix? Das weiß ich nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall. Die 3 Monate Serie habe ich gedacht, okay. Und ich hätte ja für VfB TV genauso viel bezahlt, hätte aber nur den VfB bekommen und nicht live. Und ja, vor allem nach dem Sonntag habe ich mir gedacht, nee. Nur der VfB, das geht nicht. Ich entwickle ja momentan so eine leichte Zuneigung zu den Gladbachern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warum? Ich auch. Ich sag dir genau, warum. Es liegt an eurem scheiß Fick-Podcast. Und zwar an den Interviewfolgen. Daran liegt's. Die sind's, also die normalen Folgen, wenn sich Knippi und Schnippi da unterhalten über den letzten Spieltag, sind unerträglich, wenn sie ihre Top 5 machen und versuchen. Mhm. Das Beste, oh, das muss ich kurz abschweifen. Hat sich Schnippi oder Knippi, ich weiß es nicht wer, darüber beschwert, dass Sky und Sport 1 jetzt ihre Supersendungen praktisch als Podcasts anbieten. Mhm. Er meint, das wäre unfair, mehr oder weniger, weil die würden ja gar nichts machen. Also die würden ja einfach nur Gespräche rausschneiden und dann als Podcast anbieten. Und so sei das nicht richtig. Das wäre unfair und er ist dagegen. Da habe ich mir auch so gedacht, Mensch, das klingt gar nicht wie eine beleidigte Leberwurst. Also, nee, gar nicht. Ja, so funktionieren halt Podcasts. Mein eben, Gott. Ja, das, ich sag mal so. Ich finde es großartig für mich. Eben, wenn das immer noch so weitergeht, dass du einen Podcast oder eine Sendung, die du halt nur durchs Hören genauso genießen kannst, später als Podcast zur Verfügung gestellt kriegst for free, dann bin ich damit einverstanden. Ja, ich muss die ja nicht hören. Genau, keiner muss es. Aber offensichtlich gibt es genügend Leute, die das machen, sonst wären sie nicht alle auf eins. Ich muss aber dazu sagen, aber keiner wird dieses dem Dieter-Produkt vorziehen, glaube ich. Nee, natürlich nicht. Sieht man ja auch in den iTunes-Charts. Da weiß ich übrigens, warum wir da nicht mehr auftauchen. Ich hab mich wirklich gewundert, weil ich mit dem STR-Podcast eine Zeit lang in den Charts vertreten war, obwohl ich davon ausgehe, dass da weniger zuhören als im Dieter-Podcast. Und als ich dann meine Feed-URL bei STR geändert habe, war mir klar, warum das oder was unser Problem ist. Du wirst nämlich abgewertet, wenn du deine Feed-URL änderst bei iTunes. Dann wirst du erstmal mehr oder weniger so aus dem Ranking rausgeschmissen und brauchst ganz viele positive Bewertungen oder halt sehr viele Hörer, damit du wieder nach oben gespült wirst. Deswegen hat zum Beispiel der Typ vom Rasenfunk auch Probleme mit einer Sendung gehabt, die überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist in den Charts. Nein, aber es war für mich dann endlich mal ein weiterer Parameter, der sich mir erklärt hat, wie man in den iTunes Podcast-Charts nach oben steigen kann. So, wir sind deswegen nicht drin. Also, wir haben natürlich jetzt auch nicht die Menge an Hörer wie die anderen, die da ganz vorne sind, aber ich meine, also grundsätzlich ist das auch ein Problem, weil ich die Feeds bei beiden Podcasts mal geändert habe. Bei Dieter deswegen, weil wir auf einen gesicherten Server umgestellt haben und bei VfB war halt die neue Website ausschlaggebend bei STR. Ja, so jetzt aber zurück zu dem Podcast, den ich noch kurz ansprechen will, Pocho. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Also wenn du es nicht schon hörst, höre dieses Fohlenradio, diese Interviews mit zum Beispiel jetzt eurem Co-Trainer Dirk Bremser und so. Super, phänomenal. Das kann dieser Schnippi-Knippi, kann das sehr, sehr gut. Muss ich leider zugestehen, ist ähnlich wie damals bei Ariel Helwani. Ich habe mich immer schwer damit getan, zuzugeben, dass er sehr, sehr gute Interviews führen kann. Aber wenn es so ist, muss man es auch tun. Und genau diese Gespräche, die führen mich sehr, sehr nah an deine Mannschaft ran. Und ich habe wirklich mitgefiebert am Samstagabend. Das war so richtig, wie als ob eine Mannschaft wie der VfB oder so Samstagabend spielt. Ich habe mich da hingesetzt und habe mich drauf gefreut und mich nur auf das Spiel konzentriert und hatte natürlich tierisch Spaß, weil es war ja war ein gutes ziemlich Spiel, geile Partie. Ja, muss man so sagen. Coole Tore. War schön. Fall. Emotional auf jeden Fall auch sehr stark durch den Flacco, ne, der jetzt dann wirklich auch aus sich rausgebrochen ist, wie man es danach im Tor gesehen hat. Aber auch so war es eine Partie, die, denke ich, es fühlte sich irgendwie so an, dass Gladbach die ganze Zeit nach einem 1:1 bettelt. Ne? Man hatte so das Gefühl, jetzt muss jeden Moment das 1:1 fallen. Und genau in diesem Moment fällt es 2:0. Und das ist genau das, was ich sehe. Ja, das kann ich verstehen. Machen einen guten Eindruck, deine Gladbacher. Ich bin gespannt, ob sie diese starke Anfangsform ja so weiterführen können. Das Gute ist, dass sie ja nur im DFB-Pokal vertreten sind, noch nebenbei. Ne? Das ist keine Dreifachbelastung. Also das kann man nicht vorstellen. Das ist auch ein Thema. Können wir das mal ganz kurz anreißen? Ich verstehe wirklich diese Panik vor dieser berüchtigten Dreifachbelastung nicht so richtig. Naja, wenn du jetzt aber siehst, dass Bayern zum Beispiel, glaube ich, in 20 Tagen 6 Spieler hat, ist das richtig, Chris? Ja, ist richtig. Dann kann ich das schon nachvollziehen, weil das ist schon eine Menge Pace, würde ich sagen. Wie viel sind davon auswärts? Weil das ist für mich der entscheidende Punkt. Weiß das jemand? Ja, nee, weiß ich nicht. Aber sagen wir doch mal mindestens 3. Ja, okay, dann ist es natürlich schon eine größere Belastung, als wäre es zum Beispiel so, dass sie 4 zu Hause hätten und 2 auswärts, weil ich glaube, diese Reisen sind das Schlimmste. Nicht so sehr, dass du... Aber wenn ich die Tweets heute von den Bayern-Spielern gesehen habe, sehen die alle sehr gechillt aus auf den Reisen. Also. Ist ja auch das Erste von denen. Noch sogar. Ja, ist ja der Anfang der Reise. Warum ist da so eine Angst, was Champions League angeht bei dir, Chris? Angst? Nein. Ja, nein, Angst ist das falsche Wort. Wollte gerade sein. Also Respekt vor, dass sie es vielleicht nicht weit bringen? Vor Benfica. Das ist ja eine bessere UEFA-Cup-Gruppe. Nein, das ist also bei der Gruppe nicht. Und UEFA-Cup-Gruppe, da können wir auch mal sagen, was für ein Gefühl ich gerade über den FC Bayern habe. Das ist mir, ich habe leider am Wochenende live paradoxerweise nur 96-Spiel gesehen. Aha. Meinen Eltern. Und das Bayern-Spiel nur in der Zusammenfassung. Aber was ich da gesehen habe. Guckt der Vater nur das Hannover-Spiel? Ja, ja, klar. Ah, okay. Er ist ein Süddeutschland-Faschist. Nein, ich habe das, weil die es gucken wollten und dann... Ach so, und da wird aber auch nicht gesagt, okay, der Chris ist da, dann guck mal wenigstens Konferenz. Wir haben schon mal hin und her geschaltet, aber Konferenz gucken. Mir war es dann nicht so wichtig, sage ich mal. War ein schönes Spiel gegen Leverkusen, hat mich ein bisschen geärgert, dass das nicht das 18:30-Spiel war. Aber was mir aufgefallen ist, welche Erkenntnis ich so ein bisschen bekommen habe über den FC Bayern München, ist, dass diese Mannschaft, trotz aller Abgänge, trotz des Alters, den erwachsensten Eindruck sportlich wie von der Mentalität auf mich macht. Ja, aber dann nur die Spieler und nicht die Verantwortlichen. Richtig. Weil die machen einen ganz anderen Eindruck. Richtig. Moment, aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass die jetzt seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Also ich denke mal, das spielt halt da besonders mit rein. Also ich sag mal, was mir direkt im Kopf bleibt, und das habe ich auch in die Gruppe geschrieben, ist natürlich das unfassbar geile Tor von Arjen Robben. Das war schon geil, ne? Das war richtig wie so ein Videospiel, also wie so ein FIFA-Tor, würde ich sagen. Ne? Also wirklich so angenommen, der wusste genau, so soll dieses Tor stattfinden, beziehungsweise so ist mein Bewegungsablauf. Und auch seine Reaktion im Interview danach, dieses immer wieder Robben-mäßig schelmige, was er da manchmal so ein bisschen rausgucken lässt, das ist schon richtig gut. Es nervt mich nicht mehr so, muss ich sagen. Nee, Robben-Interviews sind nicht mehr ganz so ekelhaft wie noch vor 2-3 Jahren. Ja, ist okay, meine Güte, ist ein selbstverliebter Bastard, aber das bin ich ja auch. Schön. Toll. Nee, finde ich gut, die Aussage. Wobei das Coco-Teleskop-Tor auch sehr sehenswert war. Ja, also schon ein Sahnestück, muss man mal so sagen. Also, wobei dann natürlich die Serie gerissen ist dann irgendwie. Ja. Ach, der war schön. Meine Güte, da. Ja, da läuft es nicht so gut. Aber da kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen. Mhm. Ich sag nur Dieter der Woche, um das schon mal anzuteasern. Da kann ich schon mal anteasern. Ich ziehe heute blank beim Dieter der Woche. Ich habe nichts. Naja, das gibt's ja nicht. Da musst du dir was einfallen. Ich hab lassen. Was. Ich hab was in der Hinterhand, aber. Oh, da du das angeteasert hast gerade, Ricky, das ist natürlich schlecht. Wieso? Ja, weil ich da auch sowas in der. Ja, dann musst du halt mal wegsehen. Ich hab das Vorkaufsrecht. Ich weiß. Du hast das Vorkaufsrecht. Scheiß Leistung. Naja. Ähnlich wie in der NFL. Ja, ich hab eine Alternative. Mit dem ersten Pick bedacht. Übrigens, da wollte ich mich auch noch einmischen in die Diskussion der letzten Folge. Da habt ihr ja die Frage von Sebastian besprochen und der ja den... Ja. Du wolltest aber gerade sagen, toll besprochen. Toll besprochen? Nein, herausragend, wollte ich sagen. Okay. Und der hat ja das Thema NFL-Drafts angebracht, ob das was für die Bundesliga wäre. Und da fiel mir so, währenddem ihr darüber gesprochen habt, ein, dass es ja eigentlich für uns hier in Deutschland aus mehreren Gründen nicht umsetzbar ist. Erstens mal, wo ziehst du da den Schlussstrich? Also heißt das letzten Endes, dass Mannschaften aus der zweiten Liga und aus der dritten Liga überhaupt keine talentierten Jugendspieler mehr verpflichten können? Ja. Das ist das Erste. Und der Hauptpunkt, warum ich glaube, dass es hier nicht funktionieren kann, ist, die Spieler, die da verpflichtet werden in der NFL, die kommen ja vom College und die bekommen da kein Geld. Die müssen auch kein Geld oder die zahlen halt, die haben ja meistens so Stipendien, also die müssen da auch kein Geld bezahlen. Letzten Endes, es wird ja eigentlich gar keine Ablöse oder so fällig, sondern die werden ja praktisch auf ihrem College ausgebildet. Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt eine Fachhochschule ist oder eher ein Gymnasium. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt... Eigentlich ist es eine Universität, so ist es richtig, genau. Ja. Also das wäre ja so, wie wenn du jetzt Fußballspieler von deutschen Universitäten abwerben müsstest. Das würde dazu führen, dass wir bei den Interviews definitiv ein paar interessante Sprüche uns anhören dürften. Aber ich weiß nicht, ob die Qualität der Bundesliga nicht darunter leiden würde, wenn man in Zukunft die besten Schüler der jeweiligen Studiengänge dann verpflichtet. Weiß ich nicht, die müssten auch ja... Wäre aber schön, so ein Physiker im Sturm. Ja, aber das Problem... der Physiker, da ist er wieder, er hat zugeschlagen. Ja, ihr kennt das Buch, die Physiker. Und wir sind wieder bei dem Thema, dass man eigentlich alles so kommentieren sollte, als wäre es ein Wrestling-Match. Der Physiker, es ist der Physiker. Out of nowhere! Out of nowhere, der Physiker. So, nee, aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, wie man das eigentlich lösen könnte, diesen kompletten Transfer-Irrsinn, der da momentan so abgeht und der sich ja auch irgendwie immer noch mal zu steigern droht. Man denkt ja immer so, irgendwann muss ja mal die Fahnenstange erreicht sein, aber es ist ja einfach genügend Geld da. Unter der Woche nur diese Push-Nachricht-Überschrift gelesen, dass die UEFA das strenger machen soll. Der erste Impuls natürlich, aber ich weiß nicht, wenn sich vielleicht jemand von einer von euch beiden damit auseinandergesetzt hat, ob es wirklich valide ist, dass die UEFA da irgendwas strenger machen will, dann ist es vielleicht nicht mehr zum Lachen für mich. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen. Im Zweifel gehe ich immer davon aus, dass das, was eine UEFA oder eine FIFA für Ideen so anbringt, dass das jetzt nicht im Sinne der Fans und eines fairen Sports ist. Es ist eigentlich immer für die Funktionäre, fürs Geld und dass man vielleicht noch ein Produkt irgendwo mit Coca-Cola und Mercedes-Benz bewerben kann. Das ist ja übrigens der einzige Grund, warum ich mir wirklich vorstellen kann, dass es irgendwann mal Drafts gibt, weil das dann als große Veranstaltung noch beworben wird. Woche Drafts. Man darf nur in dieser Woche Transfers tätigen und das wird dann mega verkauft mit Der Coca-Cola-Draft. Und der nächste Schritt ist dann, dass die erste Liga Raw und die zweite SmackDown heißt, damit man sie besser verkaufen kann. Dann gibt es doch bald Bragging Rights, wenn es um die Relegation geht. Dann spielen die Ligen gegeneinander. Das heißt, es ist dann der ehemals DFB-Pokal. Ja, Breaking Whites DFB, ja. Das wäre schön. Ach, schön. Machen. Oder wenn Frankfurt einfach mit Trainingsgruppe 1 und 2 dann gegeneinander spielt, so dass man im Stable gegeneinander turnt. Und Grindel so als Lauren Hayes Verschnitt, ne? Es ist so absurd, wie immer mehr Wahrheit die Idee vom Talisman. Ja. Ja, er war uns meilenweit voraus. Wahrscheinlich einer der... Vielleicht war er ein Zeitreisender. Kommilitonen, die es damals nicht geschafft haben. Ich habe hier gerade auf kicker.de habe ich gerade eine Werbung, all die Entdeckerwochen. Pocho. Mhm. Was sind denn die Aldi-Entdeckerwochen? Ich klicke mal drauf. Gibt's bestimmt Fernglas und so ein Safari-Hut. Es ist ein Kompass mit eingebaut in die Werbung. Blütenhonig wird mir hier propagiert. Ja, das ist eine Entdeckung. Fairtrade-Nektar. Ja, alles Fairtrade bei uns im Moment, auch Fleisch und so. Fairtrade. Bio-Trinkschokolade, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Doch, glaub dran. Da ist ja echt ein Marketing-Genie bei euch am Werk. Also, glaubt man ja fast nicht. Nee, stark. Speichere ich gleich mal ab, die Seite. Ja, mach mal zu den Favoriten hinzufügen. Ja. Mach die Glocke an. Mach die Glocke an. Mach die, nicht vergessen, Glocke anmachen. Das ist auch so eine unsägliche Scheiße. mit diesen Schwachköpfen da auf YouTube, die dich ständig ermahnen, dass du irgendwas klicken sollst oder... Boah. Apropos. Apropos, 5 Sterne nicht vergessen. 5 Sterne nicht vergessen. Patreon, bitte. Patreon. Übrigens. Ganz oldschool. Übrigens, ich habe... Vintage-Ricky war das. Vintage-Ricky. Ich habe mir mit meiner Kollegin auf Arbeit, die hat 2 Töchter, im besten YouTuber-Bibi-Alter, die 4 Bibi-Suchten und so. Mhm. Janko Lenko und Bibi Jetschka oder irgendwie heißen die. Ja, klar, natürlich. Die sind ja jetzt beide schwanger. Und der eine hat früher bei Schalke gespielt. Genau. Okay. Andrei Jamolenko. Der hat aber bei Dortmund gespielt. Kann man so sehen. Und zwar habe ich mir überlegt, für meine erste Instagram-Story, die ich für diesen Monat plane, dass ich die aus der Badewanne... Musst du machen. Du hast die angekriegt. Ja, ich mache die aus der Badewanne mit einem Bayern-Trikot an. Im Wasser. Das, ja, du weißt, ich habe das hier auf Ton. Ja. Die Welt wie findet auch. Ihr das denn? Und ich sag sehen. Dann, hallo ihr Lieben. Ja, bitte. Und ihr Hurensöhne muss dann wahrscheinlich kommen. Ja, ich weiß, aber... Wie findet ihr den Plan? Super. Gut, oder? Und es gibt auch, hat mir meine Kollegin erzählt, es gibt auch von Bibi Waschzeug, Duschzeug und so. Ja klar, bei DM kannst du das kaufen. Für untenrum. Bist du behindert? Wie bist du behindert? Das weiß ich halt. Wie auch direkt. Wie bist du behindert? Wie war's? Hey Bruder, komm auf. Dimala, Dimala. Hey, hast du gerade gesagt? Dimala, ja. Ja, da sind wir das neue Kapital Bra. Aus dem Alter bin ich raus, Chris. Also aus Kapital Bra ist der erfolgreichste Künstler unserer Zeit. Ja, die Papa? Dieter Duschgel-Kollektion. Demnächst auf jeden Fall mal bei Aldi Nord. Also, dafür sorgt der Pocho, dass es bei Aldi Nord Dieter Duschgel gibt. Dieter Duschgel. Was gibt's da so für Flavors? Moschus? Nee, das muss nur einer irgendwie Benzin. Benzin! Verbrannter Mensch. Yes, Oliver, ja, genau, mein Pocho. Verbrannter Mensch. Yes, Pyrotechnik. Und Rasen. Aber gibt's zwei verschiedene, einmal den und den Rasen. Ja, schön. Die und sonst so, Jungs? Hä? War die Pocho Edition? Die Pocho Edition gibt's dann, die riecht nach dem einen Rasen. Ja. Ja, ist toll. Am Samstag war Kindergeburtstag bei mir. Ja, mit Trampolins, ne? Schön. Ja. Was? Trampolin. Was und ein Kind, jetzt überlege ich, kann ich halt sagen den Namen, die ja. Maren, der war die ja. Musik zu laut. Oh. Die Maren hat war aber nicht die Gastgeberin. Nee, das war nicht die Gastgeberin, meine Tochter war die Gastgeberin. Aber ach so. Ich bin dann mit Maren rausgegangen und habe dann mit ihr gesprochen und man hat schon gemerkt, dass es hier unangenehm war, weil natürlich allen anderen Mädels die Musik eben nicht zu laut war. Und ja, dann aber man kann es ja verstehen. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, du, mir ist die Musik auch zu laut und hin und her habe mit ihr so ein bisschen geredet und dann kamen die ganzen Mädels raus, weil sie eine Reihe nach aufs Klo mussten. Ricky saß da und auch. Nee, warte, dann bleib mal ganz ruhig, ja, du bist ja völlig aufgeregt, Pocho, wenn es um kleine Kinder geht. Bleib mal ganz ruhig jetzt. Junge, auf jeden der Fall, kommt zurück. Der auf jeden Fall zurück. Haben dann alle Mädels immer gesagt, hey Maren, warum kommst du nicht rein? Und die so, ja, ist mir zu laut. Und dann haben die gesagt, es ist überhaupt nicht laut. Und dann habe ich immer gesagt, mir ist aber auch zu laut. Und das hat Maren sehr gefallen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Tief unten drin oder hinten oder vorne drin. Pocho, jetzt ist deine Chance, Mensch, zurückzufeuern. Ja, Pocho. Also in dem Moment, wie du es jetzt erzählt hast, erinnert mich das alles an den Shazam-Trailer. Hast du den vielleicht vorher gesehen? Den Filmtrailer mit Shaquille O'Neal? Nein, nicht Shaquille O'Neal. Was ist denn mit euch? Aber ihr seid doch pervers. Ja, egal. Shaquille O'Neal ist ein toller Mann. Bin schon mal pervers, seid ihr doch. Toller Spieler. Übrigens, da kann ich so gleich, es ist ja hervorragend, wie hier die Überleitung serviert werden. Ich wollte gestern, das muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich wollte gestern eine STR-Folge aufnehmen. Pocho ist am Rächeln, Alter. Ach so, und das, bevor ich darauf zu sprechen komme, muss ich noch was sagen. Das wollte ich vorhin schon sagen, ich habe ja jetzt hier die Schwachköpfe von Sky, habe ich deabonniert hier, die drei Vollidioten, weil ich den Vogelsang, geht nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Ich habe das Wort erst gehört, ja. Ja, aber Chris, dann weißt du, was ich jetzt, warum ich jetzt auf diese Idee komme. Ich möchte bitte, dass wenn einer von uns spricht und mit der Stimme runtergeht, dass die anderen zwei, egal was er gesagt hat, einfach völlig hysterisch lachen. Es ist egal. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich sage, oh, meine Oma ist gestorben, dann das kommt nämlich super gut an, habe ich festgestellt. Und dann habe ich mir noch was abgeguckt beim Sport 1 Doppelpass, wie das heißt. Und zwar, wenn du eine Aussage tätigst, ob die sinnvoll ist oder nicht, ob einfach, dass Klatschen. Ja, genau. Der größte Schwachsinn ist, bitte klatschen. Zum Beispiel, könnt ihr mal was probieren? Ja. Ja gut, wenn jetzt der Spieler einen Einwurf macht, dann muss er halt auch gucken, dass er ihn macht irgendwo, gell? So, ist wichtig. Das sind die zwei Parameter, wie man bei iTunes an Platz 1 kommt. Ja, also das übernehme ich jetzt. So, und jetzt zu meiner VfB-Geschichte. Die muss ich kurz anbringen. Gestern habe ich mich hingesetzt, wollte STR aufnehmen. Ist ja bei mir eigentlich immer Usus, Montag oder Sonntag nehme ich eine neue Folge auf. Und dann saß ich da und wollte irgendwie besonders schlau über das reden, was uns da in Freiburg so geboten wurde. Lass mich raten, ist dir nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen, weil ich, also so ein Stück weit sowohl an der Mannschaft als auch an der Fanszene verzweifle. Die rennen ja immer alle rum, also ich weiß gar nicht, ob das bei euch so, auch so ankommt, und argumentieren gegen die Aussage, das Stuttgarter Publikum wäre besonders anspruchsvoll und verwöhnt. So. Also die Aussage, dass die sehr anspruchsvoll sind und so, das wird ja sich bis zu euch auch schon mal rumgesprochen haben. Durchaus, ja. So, und sag mal so, das Gros der Twitter-Fans, so möchte ich es mal sagen, was die Jungs da auf Facebook machen, kann ich ja nicht so richtig einschätzen, die versuchen die ganze Zeit, das Bild aufrecht zu erhalten, dass es so überhaupt nicht wäre, sondern dass man einfach nur mehr oder weniger eine vernünftige Einstellung fordert und eine solide Spielweise. Letzten Endes das, was jetzt, wo ich sagen würde, das fordere ich auch ein. So, aber dann geht's los. Da wird die Aufstellung gepostet und ich schwör's dir, ich habe noch nie so einen Shitstorm in wenigen Sekunden erlebt. Auch ich war mit der Aufstellung, die Taifun Korkut gewählt hat, nicht zufrieden. Aber wie kann man, also solche Aussagen... Wegen den langsamen Flügelspielern? Ich frage jetzt wirklich... Nee, also es ist, also pass auf, das ist also, also, es also ist Günther, alles insgesamt nee, sehr du? Absurd. Es ist sehr absurd. Taifun Korkut sagt, er möchte, also wir fangen mal anders an. Beim Bayern-Spiel hat er gesagt, er wusste, dass seine Chancen in Konter, im Konterspiel liegen. Und alle fragen sich, ja, warum spielt dann Gomez, der jetzt nicht unbedingt für seine Schnelligkeit bekannt ist. Und gegen Freiburg hat er gesagt, dass er über die Außen kommen wollte und ja, einfach flanken wollte. Wo man sich denkt, ja, aber warum nutzt du denn dann nicht qualitativ gute Flügelspieler und stellst da einen Gentner und einen Castro hin? So, man kann darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist und alles. Und danach kann man vor allen Dingen sich auch darüber auskotzen. Aber im Vorfeld einfach dann wirklich völlig durch die Decke zu gehen und zu kritisieren, was da alles so falsch wäre und dass mit dem und dem Spieler das Spiel sicher gewonnen worden wäre und all sowas, das geht mir massiv auf die Nüsse, weil du hast halt null Einblick, was da im Training abgeht. Unter Umständen sind vielleicht Optionen nicht bei 100% oder haben einfach auch nicht ihre Leistung gebracht, ist ja auch möglich, aber ich muss doch als Fan dem Team erstmal die Möglichkeit geben, zu zeigen, was sie da auf dem Platz umsetzen wollen. Natürlich ging es völlig in die Hose, weil du ganz früh ein Gegentor bekommen hast. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Vorfeld sich da hinzustellen und fast schon darum zu betteln, dass es ja schief geht, damit man auch dann erst recht noch draufschlagen kann auf die aktuelle Situation, das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Das liegt überhaupt nicht in meiner Natur als Fan vom VfB. Bei der Nationalmannschaft mache ich sowas gerne, weil mir die Idioten völlig egal sind. Ja, da will ich halt einfach nur Hate und das Volk streuen. So möchte ich es mal sagen. Aber als richtiger Hate Fan... Hate fürs Volk. Genau, Hate fürs Volk, so sieht's aus. Sendungstitel, Pocho. So. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich doch ein Fan bin einer Mannschaft, dann bin ich doch erstmal gewillt, mir das anzuschauen, was machen die da, was hat der Trainer für einen Plan. Und wenn es dann schief geht und ich erkenne, hey, das ist Bullshit, dann bin ich auch bereit zu akzeptieren, dass Leute sich darüber aufregen. Aber dieses Geplänkel schon im Vorfeld, das ging einem so auf den Sack, das ging so weit, dass Leute sich nicht freuen konnten, also so war dann der Tweet, man kann sich fast gar nicht freuen, dass Insua das Ding da reingehämmert hat, weil Taifun Korkut jetzt mehr oder weniger dann doch eine Bestätigung für seine Taktik bekommt, nämlich das Unentschieden spät in der ersten Halbzeit. Wo ich mir denke, Alter, was ist denn das für eine Denkweise? Ist doch gut, dass wir da als Mannschaft auch in so einer Situation, ich sag mal, Herz gezeigt haben, weil das ist mit Sicherheit nicht leicht. Du verlierst die ersten drei Spiele, gut, eins davon gegen Bayern, aber der Auftritt war scheiße, fährst nach Freiburg, weißt, du musst hier liefern und kriegst nach 45 Sekunden das erste Tor. Da musst du dich erstmal rauskämpfen. Ja, also das ist nicht so leicht, meine ich. Und dann gibt's da einen Spieler, der sich mal, ja, einfach an traut, aus der Distanz einen rauszuzimmern und schießt das Ding da rein. Das ist doch cool. Ich finde das super, dass die Mannschaft diesen Charakter überhaupt zeigen kann. Und natürlich kann man über den Trainer diskutieren und über seine Taktik. Aber dieses wirklich, ich habe das Gefühl, die wollen, dass es immer irgendwie alles im Argen liegt. Damit sie ja was zu motzen haben. Und alle wissen es besser. Alle wissen genau, wen sie hätten aufstellen können. Und dann wäre alles hervorragend. Und da hab ich aber ist gedacht, das nicht Fußball? Ja, ein Stück weit, aber dann labern nicht im Vorfeld irgendwas von, wir haben so einen geil ausgeglichenen Kader. Wenn wir so einen geil ausgeglichenen Kader haben, wie kann das sein, dass dann jetzt die spielen, scheiße sind? Weil wenn ich beide oder wenn ich die Position immer doppelt gut besetze, dann kann ja auch nie ein schlechter spielen. So würde ich es zumindest interpretieren, wenn ich sage, ich habe einen sehr ausgeglichen guten Kader. So, und offensichtlich haben wir den ja dann nicht, wenn immer die Falschen spielen. Wie kann das sein bei einem ausgeglichen guten Kader? Kann ja nicht sein. Also in dem Fall kann ich meinen, mir einzubilden, zu verstehen, was sich gestört hat an der Aufstellung, denn ich fand sie auch merkwürdig mit den Außen. Mit Gentner und rechts hat auch nicht so schneller gespielt, ne? Castro. Der überhaupt genau. Nicht hingehört. Den sehe ich als rechter Verteidiger mal, ja. Den sehe ich auch als rechter Verteidiger maximal, aber auch da nicht, eher voll in der Zentrale eingemuckelt. Genau, Achter-Sechser, das ist seine Position. Genau, Achter-Sechser. Ich verstehe das in dem Fall, aber ist es bei euch in eurem Spätzle-Spektrum, dass auch wenn andere Spieler gespielt haben, hätten, wie der Adonis wahrscheinlich und der Akolo, oder wär's auf der anderen Flügel? Ja, du hättest, es gibt ein paar Optionen. Also halt wenn viele andere Optionen gespielt hätten, die offensichtlich mehr Schwung ins Spiel gebracht hätten, meinst du, dann hätten auch die Leute gejammert? Nee. Okay. Oder anders. Man hätte definitiv was an Korkuts Spielweise kritisiert. Einfach deshalb, weil die eigentlich auch schon in der Rückrunde zu kritisieren war. Korkut hat halt einfach auch in der Rückrunde enorm viel Glück gehabt mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das war jetzt nicht so, dass er da irgendwie wahnsinnig sich was hat einfallen lassen und uns mit einem tollen Spiel begeistert hat. Nee, am Ende standen halt immer 3 Punkte und ich sag mal so, solange ein Trainer gewinnt, hat er alle Argumente auf seiner Seite. Richtig. Aber das Voreingenommene gegenüber Korkut, das war schon immer da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Taifun Korkut versucht, so eine Art Fußball zu spielen wie Lucien Favre damals in Gladbach, nur dass er nicht so geile Spiele hat. Also sprich, er will irgendwie immer die Zentrale komprimieren und die Außen sind ihm nicht so wichtig. Also ich sag nicht, dass die nicht wichtig wären, aber nicht so wichtig, wie dass er halt eine sehr kompakte Zentrale hat. So. Und aus der heraus will er versuchen, irgendwas mit Ballbesitz zu kreieren, was mir sich, hat sich mir jetzt auch noch nicht erschlossen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber so wirkt das auf mich. Mich hat das so ein bisschen, Pocho, kannst das vielleicht nachvollziehen, an Lucien Favre zu besten Gladbacher Zeiten mit deutlich besseren Spielern erinnert. Da war ja auch das alles ziemlich komprimiert in der Zentrale und hat gut funktioniert, muss man sagen. Und Korkut macht das Ganze mit langsamen Spielern, die technisch nicht so gut sind und denen auch sonst so ein bisschen das Effet fehlt, möchte ich mal so sagen. Und das habe ich auch damals schon kritisiert. Aber wie gesagt, er hat seine Spiele gewonnen. So, und jetzt scheint es, wenn man was kritisieren möchte, für mich so zu sein, dass die Mannschaft einfach nicht diesen nächsten Schritt gemacht hat und dass es auch überhaupt gar keine Entwicklung hin zu anderen Systemen gab, die jetzt mehr Offensivpower versprechen. In der Defensive ist der VfB sehr facettenreich. Die können Fünferkette spielen, Dreierkette, Viererkette, also da gibt's Möglichkeiten und das können sie auch alles ganz okay. Ja, natürlich, die haben jetzt ein paar Gegentore kassiert, von daher kann man es vielleicht auch ein bisschen anders sehen, aber ich meine, prinzipiell haben sie die Voraussetzungen dazu, mehrere Systeme in der Defensive zu spielen, aber nach vorne hin fehlt halt komplett irgendwie so ein so ein Druckmittel, sag ich mal. Da ist halt nichts. Da ist wirklich nichts. Da musst du darauf hoffen, dass so eine Flanke mal durchgeht zum Gomez, der die Dinger dann reinmacht. Da muss man wirklich einen Hut ziehen, dass der Typ immer noch in seinem Alter nach so vielen Jahren so delivered von einem Sturm. Ähnliche Interviewkultur wie mit Arjen Robben, habe ich das Gefühl. Hat bei Sky 90, glaube ich, ein Post-Match-Interview geführt. Kann das sein? Ja, wo er gesagt hat, er kann nur Tore schießen. Und fand ich gut. Ich fand das auch sympathisch, wo er gesagt hat. Ich habe das auch einfach mal die Aussagen so angenommen, ohne mir immer verkopft Gedanken zu machen. Ach, naja, weil versucht er jetzt die Sympathenschiene zu fahren. Ist mir eigentlich egal. Ich fand das gut. Ich fand es richtig gut gefallen, das Interview. Mir auch. Und ich finde auch da wieder ungerecht, dass dann natürlich sofort ein Gomez kritisiert, wo ich mir denke, Alter, der kam in der Rückrunde hier zu uns nach Stuttgart. Da waren wir ein halbes Jahr wieder in der ersten Liga. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler mit seiner Qualität hierher kommt und kurz vor einer Weltmeisterschaft bei einem gerade mal Aufsteiger, der mit dem Rücken zur Wand stand zu dem Zeitpunkt, einfach nochmal spielt. Das ist auch ein Stück Wertschätzung und mit Sicherheit ist es auch ein Zeichen von Mario Gomez, dass er glaubt, dass hier ein Stück weit was möglich ist. Aber da wird sowas immer gleich kritisiert, dass der nicht mehr zeitgemäß wäre und hin und her, wo ich mir denke, ja, aber wer sind denn die Alternativen für Mario Gomez? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dieser Kritikpunkt, wo solche Spielertypen wie Mario Gomez immer nur als nicht zeitgemäß dargestellt werden, die neigen sich langsam dem Ende auch in der Wahrnehmung und in der Darstellung von Journalisten und so weiter. Ich glaube, dass so ein Stoßstürmer wie Mario Gomez, jetzt nicht unbedingt Mario Gomez selbst, aber die Art und Weise, wie er spielt und die Art und Weise, wie er physisch dazu steht, mit also großer, brachialer Gewalt sozusagen in den Sturm reingeht, dass dieser Spielertyp wieder am Kommen ist, weil man irgendwie merkt, dass sich Mannschaften, die es ohne diesen Spielertyp machen, wenn die gegeneinander spielen, neutralisieren die sich sehr schnell und ich glaube, das funktioniert nicht auf Dauer. Aber ich kann mich auch irren, das ist meine subjektive Einschätzung. Also den Fans geht es aus meiner Sicht mehr darum, was er für eine Mentalität auf den Platz legt. Ja, weil Gomez so ein Typ ist, der dann auch gerne mal liegen bleibt, wenn ein Foul nicht gepfiffen wird. Oder der sich dann halt... Ja gut, der kann halt nicht mehr, der ist schon alt, ne? Nee, das ist schon immer seine Art gewesen. Das ist jemand, der dann mal lamentiert und auf dem Boden liegt und dann halt einfach die Rückwärtsbewegung nicht mitgeht, aber gleichermaßen... Ja, aber wird der denn nicht gemocht in Stuttgart? Ich denke mal, dass das so der Volksheld bei euch da ist. Nee, also ich glaube so bei den Teenies und bei dem also durchschnittlichen interessierten Publikum ist das jemand, der mit Sicherheit einen großen Stellenwert hat, ähnlich wie so ein Christian Gentner. Mhm. Ich persönlich finde es auch toll, dass er nach diesen ganzen erfolgreichen Jahren noch mal zum VfB zurückkommt und da versucht mitzuhelfen, dass es halt einfach besser wird hier in Stuttgart, weil es gibt ja immer noch genügend Probleme, die gelöst werden müssen. Also jetzt mal rein nur auf sportliche bezogen. Also von daher finde ich das schon gut, aber das Echo, was bei mir so ankommt, gerade über Twitter und auch früher über Facebook, wo ich noch bei Facebook aktiv war, ist jetzt nicht unbedingt so wohlgesonnen dem Herrn Gomez. Da wird schon oft in Frage gestellt, ob das noch der richtige Mann ist. Zum einen, weil er natürlich ein unheimliches Geld verschlingt, also einfach ein sehr hohes Gehalt bezieht und natürlich auch einen Platz. Okay. Was ist jetzt los? Also okay, Chris? Ja, bei mir ist alles okay. Warum? Was war denn das jetzt gerade? Das sage ich euch nicht. Ja. Ich habe nur meinen Sitzsack neu geformt. Er braucht halt unheimlich oder verschlingt unheimlich viele Ressourcen, viel Geld. Und er nimmt natürlich auch ein Stück weit einen Platz weg für vielleicht einen jungen Spieler, ja, der dann sich da nicht weiterentwickeln kann. Ja, verstehe. Und solche Vorbehalte gibt es, die finde ich auch berechtigt, ja, weil ich habe es ja hier schon tausendmal gesagt, für mich ist der VfB Stuttgart ein Verein, der auf die Jugend setzen muss, Spieler besser machen muss und dann gucken muss, dass sie dann mit sehr talentierten jungen Spielern Erfolg haben, die sie dann für teuer Geld weiterverkaufen können. Das muss erstmal so die Basis sein. Also für mich ist der VfB kein Verein wie Dortmund, schon gar nicht wie Bayern, die jetzt einfach aufgrund dessen, dass sie einen gewissen Namen haben und was geleistet haben, plötzlich regelmäßig Champions League spielen. Die brauchen viel Glück und das vor allem auf dem Transfermarkt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und du verhinderst natürlich, dass sich sowas entwickeln kann, wenn du Spieler verpflichtest und einsetzt, die vielleicht noch 3-4 Jahre weg waren. Machen wir das jetzt noch 5-6 Mal, dass irgendjemand Sachen zerschlägt oder sowas? Nee, das ist ein Sitzsack. Hat er doch gerade. Ist irgendwie anstrengend. Ja, dass du praktisch dann eben diese älteren Spieler bringst und das sorgt dann dafür, dass jüngere Spieler nicht diese Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln, vielleicht dann sogar abwandern. Also so ein Donis zum Beispiel, weiß nicht, wie lange der sich das noch anguckt, er muss natürlich auch die Leistungen bringen, um in die Mannschaft zu kommen. Das sage ich auch immer. Ich glaube nicht, dass Torfun Kaikut doof ist. Ja, der kleine Delfin. Korf und Kaikut. Ich glaube nicht, dass der blöde ist oder seine eigene Karriere hier versucht zu manipulieren oder so. Wenn der Donis wirklich abliefern würde und an ihm keinen Weg vorbeiführen würde, dann würde der spielen, da bin ich mir sicher. Also so dumm ist ja kein Trainer, dass er einen Spieler bewusst draußen lässt, nur ihm einen auszuwischen. Also außer das kannst, auch du kannst es dir erlauben irgendwie, ne? Wenn Niko Kovac irgendwie auf den Sack geht, da kann man und sich denkt, ja, den könnte ich möglicherweise noch verzichten sportlich, aber ich glaube auch nicht, dass Korkut den Donis nicht bringt, weil weiß ich nicht. Kann er sich glaube ich nicht erlauben. Er hat auch in der Vorbereitung jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel regelmäßig getroffen, da war eher der Gonzales derjenige, der mit Treffern auf sich aufmerksam gemacht hat. Das muss man halt auch mal berücksichtigen. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass da ein Spieler steht, der in jedem Testspiel unendlich viele Buden macht und sich mehr oder weniger aufdrängt, jetzt endlich mal in die Startelf zu kommen. So ist es nicht. Ich fand seine Leistung gegen München passabel, das hat er gut gemacht, aber er hat es natürlich auch schwer gehabt, weil insgesamt die Mannschaftsleistung vom VfB äußerst dürftig war, aber er war noch der Einäugige unter den Blinden. Aber das reicht dann vielleicht nicht, um eine erneute Aufstellung wieder zu rechtfertigen. Dennoch, ich sag's nochmal, falls hier Leute zuhören, die Stuttgart-Fans sind, ich fand die Aufstellung auch nicht besonders glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch gespannt, wie sich das mit Badstuber weiterentwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht, wenn der regelmäßig auf der Bank sitzt. Das geht er dann im Winter? Ich glaube nicht, dass er geht. Badstuber? Ja. Er wird nicht gehen, aber er wird für Unruhe sorgen. Also jetzt nicht. Ist Teil von Korkut dann noch Trainer? Boah, das möchte ich nicht vorhersagen. Man hat das Gefühl, dass die Demontage eigentlich schon nach dem Bayern-Spiel begonnen hat. Oh. Weil da werden halt so viele Sachen in Frage gestellt, die man nach einem zweiten Spieltag einfach noch nicht in Frage stellen kann. Und vor allem nicht, wenn von diesen 2 Spieltagen ein Gegner der FC Bayern war. Da kannst du nicht dich hinstellen und wirklich schon die komplette Vorbereitung in Frage stellen und sagen, da lief alles schief. Nee, ist halt Bullshit. Du hast gegen Mainz ein bisschen Pech gehabt mit einem individuellen Fehler von Badstuber. Wenn du Glück hast, geht der VfB in der ersten Halbzeit in Führung. Also es war nicht so, dass da jetzt überhaupt nichts gezeigt wurde von der Mannschaft. Aber auch da natürlich die Schwächen, die dieses Team hat, die wurden auch da deutlich. Die wurden auch wieder in Freiburg deutlich. Es fehlt halt einfach an Kreativität, an die Möglichkeit, Chancen zu kreieren. Aber wenn man mal ehrlich ist, das geht, glaube ich, 12 Mannschaften in der Bundesliga so. Also das ist jetzt nicht so, dass Stuttgart den schlechtesten Offensivfußball spielt. Alle Mannschaften oder sehr viele Mannschaften haben ein Problem, Torchancen sich zu erspielen, wenn der Gegner nicht unbedingt den Ball möchte. Also wenn du selber das Heft des Handelns in der Hand hältst, dann haben die meisten Mannschaften in der Bundesliga Probleme. Und so geht es dem VfB auch. Ja, weiß ich. Das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Aber es scheint fast Methode zu sein, dieses Ball hin und her Geschiebe in dem eigenen Reihen. Die geht ja, irgendwie ein bisschen... Ja, Pocho, sag mir doch mal eine Mannschaft, die jetzt dann mit Ball wirklich regelmäßig sich schaut. Also außer Bayern München. Und vielleicht noch Dortmund. Ich finde, da ist die Saison vielleicht einfach noch zu früh. Oder meinst du jetzt generell? Generell auch mit der Rückrunde im Hinterkopf. Ich finde, da sieht man schon, dass die Mannschaften, die einfach nur auf Defensive setzen und auf den Fehler lauern, dass praktisch die Mannschaft, die mehr Ballbesitz hat, einfach mal einen Fehler macht und dann halt mit einem schnellen Konter eben Umschaltspiel ein Tor zu erzielen. Das ist eigentlich zu einer Taktik geworden von vielen Mannschaften, die insgesamt vielleicht spielerisch nicht die Qualität haben wie ja, so eine Top-3-Mannschaft in der Bundesliga. Ja, aber das setzt deine Aussage jetzt setzt das ja gleich, dass Stuttgart das schon immer getan hat. Und genau das haben sie ja in der Rückrunde halt nicht getan. Natürlich. Die Taktik. Ja, sie haben damit ja Erfolg gehabt. Ja, und der Erfolg aber gibt auch, denen dann ja recht. Ja, der Erfolg gibt natürlich Taifun Korkut recht, aber man muss es natürlich auch realistisch betrachten und sich anschauen, wie oft der VfB auch einfach mal Glück gehabt hat. Also von diesen vielen Punkten, die sie da geholt haben, da waren bestimmt, ich würde mal hochrechnen, 9 bis 12 Punkte dabei. Da kann man auch froh sein, dass es so gekommen ist. Unterm Strich ist das scheißegal. Hauptsache, du gewinnst deine Spiele. Ja, aber, also darum geht's ja. Ja, das ist richtig, aber ich würde mich halt nicht darauf verlassen, dass es immer so weitergeht, wenn ich... Ja gut, da kennt sich keiner. Um die das ist genau wie jede Ehe, da weißt du auch nicht, ob die für immer hält. Ja, aber man kann ja schon ein bisschen versuchen, mehr Möglichkeiten zu trainieren. Ja, aber es ist doch keine Mannschaft ist so, Bayern ist sicher klar, die werden Meister oder Zweiter höchstens, wenn überhaupt nochmal. Aber sonst ist doch keiner da irgendwo gesetzt. Okay, dann muss dein Anspruch sein, nicht abzusteigen, aber das wurde so nicht kommuniziert. Das hat sich eher so angehört, wie sie, dass man Mittelfeld Europa will. Sich, also im Gegenteil, die Aussage von Michael Reschke, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das, ja, man hört das wahrscheinlich nicht, habe ich nämlich extra aufgenommen, weil ich wusste, als er sie getätigt hat, wusste ich, irgendwann werde ich sie rauskramen können. Ich dachte eigentlich, es dauert eine Weile, aber natürlich beim VfB dauert es nicht lang. Wartet mal, ich schaue mal, ob ich sie kurz finde. Michael Reschke sagte Folgendes. So, hört mal her, was er am ersten oder vor dem ersten Spiel in der Bundesliga diese Saison gesagt hat. Und ich glaube, dass wir eine solide Saison spielen werden und dass wir nicht in Abstiegsgefahr kommen. So, und das ist eine konkrete Aussage. Wir spielen eine solide Saison und werden nicht in Abstiegsgefahr kommen. Und das hört sich für mich dann halt so an wie gesichertes Mittelfeld und mal sehen, was noch nach oben geht. Und wenn ich das kommuniziere, beinhaltet das aus meiner Sicht, dass ich auch eine gewisse, also dass ich gegen Mannschaften wie gegen Freiburg, wie gegen Mainz auch das eben das Heft des Handels in die Hand nehme und versuche, Torchancen zu erspielen, offensiv tätig zu werden und dann unter Umständen auch mal ein Tor zu erzielen. Und da hat sich der VfB sehr schwer getan. Du musst dich halt daran messen lassen. Du musst dich daran messen, genau wie Bremen sich daran messen lassen muss. Das sind die größten Hurensöhne der Welt. Werder Bremen, schlage ich Stuhl in die Fresse, ihr Nutten. Was sind denn das für Wichser da in Bremen? Was ist denn da los? Was sind denn das für Affen? Die sind jetzt dreimal fast abgestiegen, rennen überall rum und sagen, die wollen Europa League kommen. Den hau ich das iPad aufs Maul, wenn ich den Kohfeldt schon sehe. Das ist mir sowieso so unsympathisch, so ein Arschloch da. Das ist ein Klassenstreber, der Kohfeldt. Der ist mir sehr, sehr unsympathisch und suspekt, der Wichser, du. Bremen ist eine ganz merkwürdige Truppe. Da habe ich mich richtig gefreut für Nürnberg, als die den Ausgleich geschossen haben. Da ist aber hier bei mir im Ort die Party abgegangen, du. Das kann ich euch sagen. Oh, das ist mein Hass-Team of the Season dieses Jahr. Krasse Wahl, natürlich, ja. Ne, weil mir das auf den Sack geht. Die haben überhaupt gar kein Recht da, solche hohen Anforderungen auf einmal. Ja, doch, jetzt kannst du ja wieder dagegen feuern. Endlich sagt mal jemand was. Ja, eben, finde ich ja auch. Aber nicht die. Die sollen die Fresse halten. Ja, gut, aber eben hatten wir noch die Aussage vom Reschke, ne, die sich für mich eher so ein bisschen anhörte, als wenn er irgendwie von einer Gruppe Investoren gesprochen hätte. Um die ein bisschen zu besänftigen. Die nicht so viel Ahnung vom Fußball haben, auch wenn der Reschke schon sagt, Es gibt nur einen Investor beim VfB. Es gibt leider keine Gruppe. Man wartet immer noch auf den zweiten Investor. Den findet man aber noch. Ist das wirklich so? Ja. Gibt es in Stuttgart kein anderes mittelständisches Familienunternehmen? Mit Sicherheit, aber es Fleischerei ist Frage, Bäuerle. Ob die Fleischerei oder in dem Fall die Metzgerei Bäuerle bereit ist, einen achtstelligen oder siebenstelligen Millionenbetrag aufzubringen, sich beim VfB einzubringen. In der Lage ist er, ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er es gar nicht will. Ja, er hat zum Beispiel jetzt gesagt, er hat sich jetzt ein neues Auto gekauft, ein Grand Cherokee, ein Jeep. Mhm. Und dann sage ich so, ja, ist ja scheiße, Euro 5. Er sagt, so, fahre ich halt in der Stuttgart. Und so, ja, klar, ist Problem gelöst. Ja, ist ja auch so. Ja, ist ja ein Pragmatiker, mein Tobi. fahr ich halt in der Stuttgart. Bleib ich hier, ihr Wichser. Dann kommt ihr zu mir. So, ja, genau. Stuttgart zum Tobi. Ja, ich weiß nicht, was ich gegen Bremen habe, aber mich hat diese Marco Rode-Aussagen, meinst du zum Beispiel? Ich störe mich mehr an dem Kohfeldt. Ich weiß auch nicht warum. Der ist mir wahnsinnig unsympathisch. War er von Anfang an aus irgendwelchen Gründen. Ich kann euch das nicht so richtig sagen, warum. Ich mag den einfach nicht. Ich mag auch die Nummer mit Pizarro nicht. Das weiß ich auch nicht. Mag er halt irgendwie nicht. Weil ich ein schlechter Mensch bin. Das ist wahrscheinlich wirklich, weil ich ein schlechter Mensch bin. Wahrscheinlich ist das die Antwort auf alles. Ja. Du bist ja kein schlechter Mensch. Du würdest jetzt sagen, dass Bremen nicht das Recht dazu hat, zu sagen, wir kommen nach Europa, aber wer hat es denn dann? Also dann Stuttgart, die immer da sind? Doch da auch nur Bullshit vor mich her. Das ist doch einfach so eine persönliche Nummer. Ich mag den Kohfeldt nicht und deswegen rege ich mich dann darüber auf, dass der die Eier in der Hose hat. Das ist doch, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Ich reg mich darüber auf. Dass sich jemand hinstellt, die Eier in der Hose hat, zu sagen, Alter, wir waren zwar letzte Saison hinterm VfB und hinter anderen Teams, aber dieses Jahr ist unser Jahr und wir werden euch mal richtig schön den Arsch ficken und von hinten das Feld aufrollen. Und das ist natürlich, macht man sich damit angreifbar. Und wenn dann so ein Team, das so offensiv mit seinen Zielen nach außen geht, dass man denen jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr gönnt, dass sie da diesen Durchmarsch auch durchziehen, weil man hofft, dass das eigene Team vielleicht diese Überraschung bringen kann. Ich wollte es gerade sagen. Da kommt das mit Sicherheit irgendwo her. Aber natürlich, das ist, wenn ich da so durch die Decke gehe, da ist mehr Frust über die eigene Mannschaft als über wirklich über Bremen oder so. Mhm, weil aus meiner Sicht ist halt Bremen von den Möglichkeiten eigentlich hinter Stuttgart anzusiedeln. Aber sie scheinen es vielleicht ein bisschen besser zu machen oder man hat dann den besseren Trainer oder es gibt... Oder einfach den Harnik, ne? Oh, das ist aber... Jetzt, das ist, jetzt kommt's. Jetzt reibst du mir aber nochmal wirklich hier das Tabasco unter die Nase. Ich hab ja gesagt, es kommt zurück. Oh. Da war's. Ne? Nee, Martin Harnik habe ich nicht gehört. Blende ich komplett aus. Okay. Ja, und Max Kruse zusammen bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzen, wäre bestimmt schön. Also Max Kruse habe ich nicht so ein Problem mit. Mhm. Diese proletarische Art hat auch was sehr Ehrliches, das gefällt mir fast schon. Also mit dem habe ich jetzt weniger ein Problem. Ich finde auch, dass der seinen Job da sehr, sehr gut macht in Bremen. Ja, macht er auch. Das hat halt unter wo hat er die Probleme gehabt, unter welchem Trainer? War das nicht Favre? Nee. Wo er in Gladbach war? Wolfsburg war. So, ja, jetzt, das war mit Hecking dann, oder? Ja, war mit Hecking. Günther Hecking. Deswegen habe ich die zusammengeworfen. War mit Hecking, oder? Wo er die Probleme gehabt hat. Müsste mit Hecking gewesen sein, ja. Wer soll denn das sonst gewesen sein, oder? Da waren so viele Trainer letzter Zeit. Und jetzt haben sie einen Meistertrainer, Bruno Labbadia. Ich habe es euch im Sonderheft gesagt, die zweite Saison von Labbadia wird stärker. Ey, wir müssen unbedingt nochmal die Tabelle, die wir da mal zusammengestammelt haben, zusammenbekommen. Ich hab sie noch, meine. Meine habe ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, dass ich dabei war in der Sendung. Chris glaube ich auch nicht. Nee, ich weiß nur noch, dass ich meine vollgepisste Wasserflasche ausgekippt habe. Ja, also das war viel ist da nicht mehr übrig. Nee, aus der Wasserflasche und Geissee ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Irgendwann muss ich mich mal da durchquälen und das nochmal rauskramen. Ja, weil ich war bei manchen Mannschaften jetzt schon ein bisschen überrascht, wie die die ersten drei Spieltage so bestritten haben. Ich bin zufrieden mit meinem Team, sage ich jetzt einfach mal raus. Der Chris auch. Aber der Chris kann es ja eigentlich nicht sein, der muss sich ja eher Sorgen machen. Erstens um seinen Darmtrakt. Und zweitens um dein Team, weil das fällt ja auseinander wie. Ja, das zerbröselt. Ja, sind wir da freiwillig! Hör auf, jetzt darauf einzugehen, das wird bestimmt gleich noch folgen, aber das ist. Also, das nennt man Natur. Das ist immer so, dass die Alten irgendwann auf der Strecke bleiben. Das war schon immer so. Ab einem bestimmten Moment, da fängt der Körper an, sich selbst zu zersetzen, selbst wenn man noch so eine gute medizinische Abteilung hat. Ja. Irgendwann brechen die Glieder weg. So. Apropos medizinische Abteilung, habt ihr All or Nothing gesehen? Was ist das? All or Nothing. Exclusive Amazon Prime Serie. No, I don't see all or nothing. I'm sorry. It's an exclusive documentary. No, I don't have seen it. Echt nicht? I'm very sorry, no. Müsst ihr gucken, ich habe die erste Folge bisher nur gesehen. Ich habe kein Amazon Prime. Lass mich jetzt doch dir erzählen, Mann! Dann erzähl es doch mal, Mann. Und zwar handelt diese, ich glaube, altteilige Dokumentation über Manchester City. Oh, I see. I don't want to see it. Doch, Ich als mit Pep Guardiola Background. Coca-Cola? Ich fand die erste Folge großartig. Pep Coca-Cola. Ja, was passiert denn da? Ist das so wie die Juve-Doku oder was? Habe ich ja nicht gesehen. Oh, die müsst ihr sehen. Hätten sie die Juve-Doku mal ein Jahr später gemacht, wa? Oder gibt's da eine zweite Season? Auf jeden Fall, die erste Folge von All or Nothing fängt an, wie Pep Guardiola Funny cause it's true, einen Pep-Talk gemacht hat in der Kabine. Und es war wirklich, der Typ ist ja insane. Der Typ ist völlig geistesgestört. Unglaublich. Man sieht nur, wie Leroy Sané, da steht, die sich das T-Shirt auszieht und Guardiola wild gestikulierend geht immer in die Hocke, so ganz tief in die Hocke, wie ein kleines Kind, was irgendwie in die Ecke pisst oder so, ganz, ganz tief in die Hocke und redet dann, springt auf, rennt zu, weiß ich nicht, Raheem Sterling, ganz dicht dran und flüstert dann ihm was ins Ohr, flüstert dann und guckt dabei aber noch die anderen an. Aber flüstert nur ihm. Natürlich, man muss immer ein bisschen extrahieren. Er weiß natürlich, dass die Kamera dabei ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der so besessen wirklich ist. Und dann springt er wieder rum und nimmt sich da die Blechtafel und verschiebt in Schallgeschwindigkeit diese Figürchen. Da muss man mal die Winchesters hinschicken, ey. Original. Raffen, also er spricht so, ich sag mal, 20% Baskenspanisch, ja. Einen homöopathischen Anteil richtiges Spanisch. Und 60% so, wie ich in Russland anrufe. So, wie du in Russland anrufst, genau, nach 10 Havana Cola. So redet er mit denen. Und du siehst, guckst in die Geschichte, in die Gesichter. Ilkay Gündoğan, wen gibt's denn da noch so? Kevin De Bruyne. Oh, toller Kompanie. Spieler. Du guckst in die Gesichter, in diese leeren Gesichter. Lars Hocker. Aber schon, du merkst, Lars Hocker, genau, dein Dieter der Woche, ich weiß schon. Du guckst in diese leeren Gesichter, die aber schon antrainiert haben, auch ein bisschen begeistert und wach zu gucken. Also weißt du, es ist so, es kommt nicht alles an. Der Typ, du verstehst ihn wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schwer, weil er sich auch überholt. Er spricht so schnell und dann gestikuliert er. Und dann schiebt er die Magnetfigürchen da auf der Tabelle da. Ja, da waren wir schon. Spielfeld. Das ist unglaublich. Ich fand's mega gut. Mich interessiert die History von Manchester City nicht so richtig, aber ich fand's ganz... Ich finde die History von Manchester City sogar interessanter als das, was aktuell passiert. Also okay, die Zeiten, cool. Als so ein Maurizio Gaudino da Man City gespielt hat und Uwe Rösler und wie sie alle hießen. Also mir fallen jetzt nur die Deutschen überraschenderweise ein. Aber so die Zeit, als sie dann in... Wie heißt denn die zweite Liga in England? Ja. Die ist ja nicht... First Division. Champions League. als sie dann in der Champions League gespielt haben, als sie halt abgestiegen sind, so die Zeit und wie dann praktisch nein, die irgendwas Kultur, mit Chip, also Premier Chip Man City hat ja wirklich, ist ja eigentlich schon ein sehr verwurzelter, fanumwogener Verein gewesen und diese Kultur ist ja schon so ein bisschen abhanden gekommen. Durchaus, also, na klar, wie in der ganzen Premier League. Da gebe ich dir natürlich recht, man hat aber immer wieder das Gefühl, dadurch, dass wieder Leute natürlich zurückkommen, also aus der zweiten Liga dann aufsteigen, dass dann immer noch so ein bisschen ist dann immer noch, ja, von Kultur da, wie bei Watford jetzt zum Beispiel. Ja, aber genau ist es dann nicht so, dass selbst die Aufsteiger mittlerweile von Investoren übernommen worden sind? Ja. Ne, also John zum Beispiel, wa? Wer, Elton John? Ja, das ist doch der, also ich weiß jetzt nicht, in wie weit finanziell da irgendwas passiert, aber das ist doch so sein Lieblingsverein von Elton John, Watford. Das ist für mich immer das Highlight, dass der noch lebt. Watford scheint die Leicester-Cinderella-Story dieses Jahr zu werden, ne? Ey, du, ich sag dir, selbst wenn die nur in Anführungsstrichen Neunter werden, die bringen so eine gewisse Dreckigkeit mit auf den Platz, dass die Spieler einfach interessant sind, mitreißend sind, das Publikum ist geil, da hast du wirklich das Gefühl, wenn die einfach nur eine Flanke schlagen, dass gerade eben Champions League gewonnen wurde. Das ist einfach eine geile Stimmung und da habe ich Bock drauf. Das, Ricky, ich sag dir ganz ehrlich, so, Watford. Schön. Also, der Narrator, das ist Pocho Gandhi. Wie hieß er noch? Mahatma. Ben Kingsley. Ben Kingsley ist der Narrator von der Doku. Macht das wirklich gut. Und was relativ charmant ist, dass sie auch ganz klar am Anfang ansprechen, dass 2008, glaube ich, der große Investor in den Verein kam und viel, viel Geld in den Verein gespült hat, Milliarden, ne? Und einfach die Devise war des Investors, mit Chiki Beggeristein ein All-Star-Team aufzustellen und sich dafür auch dann den Trainer geholt haben. Und ich fand die erste Folge großartig. Ich werde weitergucken. Ich, all or nothing. Nee, also da sage ich dir ganz ehrlich, das ist nicht böse gemeint. Ich finde es toll, wenn du es genießt. Doch, aber das finde ich böse. Da, es ist nicht... Dafür, zynisch fast schon. Dafür gebe ich keine Stunden mehr. Ach, was war denn das? Mein Stuhl. Ich dachte, da ist eine Kuh bei dir auf einmal ins Zimmer. Kam da eine Mischka mit einer Kuh zurück. Ja, Pocho ist gerade ins Kuhzimmer gegangen, hat sich ein neues Glas Milch gezappt. Eine Müllermilch hat er sich geholt aus dem Kühlschrank. Ja, er hat die 100.000 oder was da. Ja, du musst auch was abgeben. Das wäre ja schön. Auf Patreon, Pocho, los. Ja, da werde ich Patreone. Ja. Schickt uns Müllermilch. Also ich liebe diese, da gebe ich Chris absolut recht, ich liebe diese Dokumentation, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen von so erfolgreichen Vereinen gucken kann, schon sehr. Es gibt ja jetzt auch auf Netflix eine neue Gladbach, hätte ich was gesagt, eine Barcelona-Doku. Ich bin völlig im Fohlenkeller. Ich bin richtig dabei. Ich beschlage schon die Hufen. Also, aber diese Dokus finde ich toll und die von Juve fand ich auch herausragend und die von Man City würde mich im Prinzip auch interessieren, aber ich hole mir deswegen natürlich jetzt nicht Amazon Prime. Nein. Ich suche dir eine Gladbach-Doku irgendwo raus. Oder hol dir das Buch von Helmut Krasov, Meine launische Diva. Das ist ein sehr schönes Geschichtsbuch über Gladbach. Ja, also momentan habe ich ja einen Fohlen-Podcast, das reicht erstmal. Muss ich euch gleich übertreiben. Weißt ja du, doch, dieses, also ich will nee, das, du machst halt genau denselben Fehler wie die UFC und die WWE. Lasst mich doch mal in Ruhe. Mir reicht anderthalb Stunden Podcast in der Woche. Die Probleme machst du dir doch selber immer. Nee, mich interessiert's ja. Das ist ja das Problem. Ich interessiere mich dafür und plötzlich interessiere ich mich zeitgleich für so viele Sachen und merke, dass der Tag gar nicht genügend Stunden hat, um alle diese Sachen zu machen. Ja, ich würde sagen, ne? Also lange, schon lange nicht mehr gefahren. Ja, ich habe momentan überhaupt keine Zeit zum Wim, es tut mir richtig leid und ich finde es ganz toll, dass du dir Zeit für uns dann nimmst, für mich und Chris. Mhm. Ja, das wollte ich Chris auch nochmal Danke sagen. Ne? Sag Danke, Chris. Danke. Ja, wir machen jetzt auch mal einen Dieter. Wobei es letzte Woche ein bisschen angenehmer war als heute. Ja, ja liegt aber auch an dir. So, wir müssen fandst du die so kacke, die Folge? Nee, fand ich überhaupt nicht. Aber wie kann man denn jetzt da so danach fragen? Das ist ja fast schon peinlich. Fandst du die so kacke, sag mal? War ich fand gut? Die schön. War echt cool. Ich fand die auch ganz schön. Es war mal was ganz anderes. War irgendwie so eine Art, ja, Nahtoderfahrung möchte ich jetzt nicht sagen, aber. So. Pocho, was raus du da? Dann geht dich gar nichts an. Machen wir schnell mal einen Dieter, weil der Chris muss heute um 8. Es ist doch noch früh. Ja, da haben wir lieber noch ein bisschen Zeit hinten raus und können dann da nochmal über die ernsten Themen des Lebens sprechen. Bin ich auch, und über Chris Champions League Abend heute. Genau, Abend. Da wolltest du auch noch drüber reden. Ja, lass uns doch jetzt über die Champions League. Ah, nachher geht uns hinten die Zeit wieder mit dem Dieter aus. Ja, lass mal jetzt schnell einen Dieter. Vor allen Dingen, manche Leute, die warten nur darauf, auf den Dieter, dass sie endlich abschalten können. So, dem ja, muss man auch mal entgegenkommen, sonst werden die nie Patreonen. Leute, wisst ihr Bescheid, wa? Patreon.com/DieterCast. Mach mal. So, also Dieter der Woche, letzte Woche, gehörten zur Auswahl Roman Weidenfeller, der natürlich nicht richtig beworben wurde, muss man ehrlicherweise sagen. Roman Weidenfeller hat eine grandios Karriere beendet und ich finde, da hätte man vielleicht noch mal ein paar mehr... Hat eine grandios Karriere beendet. Ja, das kommt auch von deinem scheiß Interview. Wie er für grandios Saison gespielt. Ach so, das kenne ich nicht. Das kennst du doch, als sie Meister geworden sind und hat in diesem arabischen Sender interviewt wird, wie Helve grandios. Zitat kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil da bin ich dann zu wenig Dortmund-Fan. Ich muss dann auch sagen, der Weidenfeller, der sieht ja schon so ein bisschen aus wie so ein Lackaffe und nicht so sympathisch, wenn man ihn nur so sieht. Aber ich habe jetzt mehrere Interviews mit ihm gehört und gesehen und das ist ein richtig sympathischer Typ. Schön. Das glaubt man gar nicht. Man steckt ihn eher so in die Wiese-Ecke. Ja, und ist aber gar nicht. Ist ein netter Mann. Aber trotzdem hat es nicht für Platz 1 gereicht und auch nicht für Platz 2. Er ist Dritter geworden. Aber immerhin mit 22%. Die Korani-Nummer. Roman Weidenfeller ist nicht Dieter der Woche. Dann hatten wir noch Mein DFB und Serena Williams zur Auswahl. Und da muss man sagen, in dem Fall völlig zu Recht, Mein DFB auf Platz 1. 50% der Dieter-Hörer sind der Meinung, dass Mein DFB der Dieter der Woche geworden ist. Wessen Pick war das? Bitte? Wer von wem war denn jetzt das nochmal? Chris hat DFB. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Langsam wird's aber ein bisschen unheimlich. Es ist aber wirklich. Ihr beiden. Man muss aber auch sagen. Man muss aber auch mal sagen, wenn du jetzt schon wieder den Klugscheißer-Modus aktivieren willst, Na, dann behebe ich mir das auf für ein andermal. Obacht, Ricky. Ich höre mir das einfach auf. Schon sechsstellig? Dann hebe ich mir das einfach auf für ein andermal. Für was willst du denn sagen? Nix. Wer denn auch hier? Was? Wir heben was uns das auf. Was? So, jetzt was, kommen wir auf was, jeden Fall. Was willst zum, du? Ich hebe es mir einfach auf. Sag mal, regnet das? Jetzt drohst du mir auch noch, oder was? Es regnet in der Tat. Wir heben uns das auf. Also, in der Tat? Kennt ihr noch Dr. Klenk? Den gibt es doch immer noch. Ihr könnt natürlich wirklich mal auf Twitter gehen und dort @DieterCast ansteuern und vielleicht auch folgen. Denn nur da seht ihr die wunderschönen Glückwünsche, die dann immer rausgehen an den Dieter der Woche. Und ich finde, dieses Mal ist wieder ein Durchschnitt. Hast du übertroffen, ja. Die vier vom DFB wurden geehrt. 3 Medaillen und 3 Prinzessinnenhüte. Und dazu gab es natürlich noch den Umhängepokal für Umhängepokal. Weihnachtsgrindel ist das. Weihnachtsgrindel. Er mag kein Fußball, er ist der Grindel. Ja, so ist er einfach, der Grindel. So, diese Woche gibt es natürlich wieder Dieters. Ich muss hier erstmal das Fenster zumachen. Nicht, dass hier noch was reinregnet. So, diese Woche gibt es natürlich wieder Dieters. Und ich habe die Ehre, als erster meinen Dieter kundzutun. Gewotet kann übrigens werden ab morgen, das ist Mittloch. Und zwar, ich sag mal so, ab 15:30 ungefähr. Ich hoffe, dass ich das zeitlich hinbekomme, dass ich dann den die Umfrage starten kann. Wenn nicht, dann vielleicht 16 Uhr, 17 Uhr oder so. Geht immer auf Dieter bleiben. So. Geht. Jetzt mein Dieter der Woche. Im Endeffekt kann ich jetzt schon sagen, mit diesem Pick haben wir Dieter der Woche durchgespielt. Es ist der Endboss. Ich wusste, als wir diesen Dieter der Woche ins Leben gerufen haben, irgendwann ist er fällig und dann gibt es eigentlich keine Steigerung. Es ist natürlich Uli Hoeneß. Ja, ganz klar. Und ich muss es ausführen. Ich meine, Uli Hoeneß könnte man für so viel nominieren. Also im Endeffekt ist er wirklich, hätte schon das den Lebensdieter verdient. Und natürlich der Dieter of the Universe. All diese Titel hat er sich schon lange verdient. Ja. Der ist nobody Dieter like Dieter Hoeneß, sein Bruder. Gibt's ja auch als Ehrenpokal. Der ist no Dieter like Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist so sehr Dieter, dass selbst sein Bruder Dieter genannt wurde. Einfach nur, weil Uli so ein Dieter ist. Aber nur, weil er so die Nachgeburt war, weil es nicht noch dran hing an ihm. Das ist dein Dieter. There's no Dieter like Show Dieter. Der einzige Nominierte, der den Pokal schon vorher bekommen hat, bevor er überhaupt nominiert war, Uli Hoeneß, der schon seinen Dieter zu Hause hat. So ist es einfach. Warum ist er denn wieder nominiert von dir? So, jetzt komme ich möchte. Jetzt bin ich dran, du darfst nachher möchten. Nee, ich möchte nur kurz was in. Wollen wir alle drei Uli Hoeneß nehmen? Nein. Wollen wir? Nee, wir nehmen jeder einen Pick. Ach Mann. So wie immer. Dann nehme ich Dieter. So. Uli. Und das ist wieder das, mein ganzes Momentum. Und das ist mittlerweile, glaube ich, wirklich, dass das Taktik ist. Dass er sich da hinsetzt. Es gibt nur einen Grund, warum der sich Dienstag hier mit uns hinsetzt, um diese Folgen aufzunehmen. Weil sein persönliches Lebensziel ist es, irgendwann mal 52 Dieter des Jahres zu nominieren und zu sagen, Alter, so jetzt habe ich sie alle geweckt und ich werde jetzt bestimmen, wer der Dieter ist. Und das kann mir niemand mehr nehmen, das ist ein Erfolg, den kann mir keiner mehr nehmen. Der wurde aufgezeichnet, bei archive.org hochgeladen, das kann der olle Ricky auch nicht löschen. Da kann er 10-mal den Podcast abbrechen, ich habe bislang die meisten Dieter geliefert. Und wenn es mal nicht mein Dieter war, dann war es im Herzen trotzdem noch meiner. Jetzt hat der mein Momentum gekillt. So, das ist ja so schön wie... Wirklich. Wie wir das von neulich mal hatten. Dass Ricky fand sich selbst gefallen wird. Also, das finde ich auch wichtig, dass man sich als erstes immer selber blockt. So, ich versuche das schon mit meinem eigenen Account, mit mir selber. Aber das ist. Also das ist fast wie wenn jemand, ich sag mal jetzt, irgendwo anruft und sich durch die Matrix schicken lassen möchte. Hat eigentlich Ed Sheeran Twitter-Handle @EdSheeran? Übrigens, da fällt mir was ein. Chris, dir ist es wahrscheinlich unangenehm, aber ja. ich muss es dir gar nicht. Ihr könnt natürlich deswegen auch nochmal auf DieterCast gehen, weil da das Video ist von Chris, als er bei Jan Böhmermann war und ich angerufen habe. Und ich kann mir vorstellen, ich verstehe es, weil mir wäre es auch unangenehm, wenn von mir jetzt Videos noch irgendwo existieren würden, wo ich eben 30 Kilo mehr wiege. Aber ich finde es eigentlich super geil, dass jemand so viele Kilos in relativ kurzer Zeit abgenommen hat. Also ich finde, du musst dich dafür nicht schämen. Ich finde es großartig und dein Humor hast du dir trotzdem bewahrt. Das kann man schon mal sagen. Und das ist so eine, aber das muss ich jetzt noch mal kurz noch mal nach 8 Jahren Podcasten oder so sagen. Also so eine miese, dreckige Ficknutte wie dich habe ich lange nicht mehr erlebt. Wieso? Ja, darum geht's ja jetzt nicht. Doch, das möchte ich jetzt wissen, Jan Vogelsang. Das hast du doch jetzt gerade aber subversiv kritisch gesagt. Ja. Ja, um Momentum aufzubauen halt. Richtig. Ja, ja, klar. Ich muss ablenken von meiner eigenen Unfähigkeit, wieder richtig Gas zu geben. Das ist wie... Aber warum disst du mich denn da jetzt so? Was? Na, mit meinem Humor. Hä, das war ernst gemeint. Dein Humor ja, hast du dir doch trotzdem bewahrt. Dieses Hochziehen hinten von, das war ernst gemeint. Da weiß ich ganz genau, wie viel... Nee, es war wirklich ernst gemeint. Es ist nämlich so, also so ist meine Erfahrung, dass viele Menschen, also es gibt ganz, ganz viele lustige Menschen, die eher, sagen wir mal, so körperlich etwas hinten dran sind. Ja, die von mir aus fett sind oder hässlich oder sonst irgendwas. Und wenn die sich dann, verändern, zum Beispiel abnehmen, ja, dann verlieren die oft ihren Humor und werden so schnöselig und so. Und ach, echt? Das, ich meine, ja, es ist mir jetzt wahrscheinlich nicht jeder, aber es gibt viele, die sich halt sonst durch Humor ausgezeichnet haben und jetzt, wo, sagen wir, auch optisch alles in die richtige Richtung kippt, da verliert man so ein bisschen diese Art. Es gibt, das meinte ich einfach nur damit. Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber ich meine es einfach nur ein bisschen zum Nachdenken. Ich meinte es einfach nur nett. Das war einfach nur gut gemeint. Und ich finde wirklich, das Video lässt sich aus 2 Gründen ganz gut gucken. Erstens mal, weil es lustig ist. Und zweitens mal, weil man auch mal sehen kann, dass es halt eben, ja, immer trotzdem noch eine Möglichkeit gibt. Vielleicht, wenn man unzufrieden ist mit seinem Gewicht, daran was zu tun und das auch sehr, sehr gut ändern kann. Auch in einem Alter, sag ich mal jetzt, über 25, 26, 27. Ja. Da geht es immer noch. Ist ja auch für viele dann immer so ein Ding, ah Mann, ist nicht so leicht, hab mich jetzt dran gewöhnt, kann meine Ernährung nicht umstellen, doch geht alles. Und der Chris ist das lebende Beispiel. So, es war eigentlich wirklich nur positiv gemeint. Das muss dann ich nehme ich das zu an, vielen Dank. So. Und jetzt erzähl mal, warum Uli Hoeneß. Sofort, dann wollte ich eigentlich sagen, weil ich ja gerade Matrix angesprochen habe, vielleicht, wenn ich es finde, dann lade ich diese Woche als Rückblick auf längst vergangene Dieter-Tage vielleicht das Video hoch, als ich glaube, wir bei Cult of Personality oder bei der Tobi und Ricky Show, das weiß ich nicht mehr genau, in Berlin im Fahrradladen angerufen haben und mich durch die Matrix schicken wollten. Also wenn ich das Video finde, werde ich es hochladen, wenn nicht, dann nicht. Aber es gibt auf jeden Fall ein Telefonat, wo ich im Fahrradladen in Berlin anrufe und ihm sage, ich rufe jetzt nochmal an, gehen Sie bitte nicht ran, wir schicken gleich jemanden durch die Matrix. Und er hat gesagt, alles klar. Vielleicht sieht es noch. Kann man eigentlich schon was announcen zu Dieter 200? Nee, da kann man noch nichts sagen, weil man weiß ja gar nicht, ob man da noch lebt. Da muss man erstmal abwarten. Okay. Uli Hoeneß. Da kommt mir gleich der Kaffee hoch. So, ich nominiere Uli Hoeneß. Und das ist natürlich eigentlich logisch. Es geht darum, wie er sich nach dem Karim Bellarabi-Foul geäußert hat. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Katrin Kohlrabi sage. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist gar nicht so eine Kika-Zeichentricksendung. Ja, also ich meine aber Karim Bellarabi. So, als er einfach gesagt hat, ja, ihr wisst ja, was er gesagt hat. Er sollte, das sollte man mit 3 Monaten Sperre belegen und was. Geisteskrank und wegen Dummheit 3 Monate so. Sperre. Da habe ich mir so gedacht. Es gab auch noch ein paar andere Dieter, die ich zur Auswahl hatte. Aber ich habe mir dann so gedacht, Alter, da spielt bei dir ein verfickter Kinderscheißficker in der Mannschaft. Einfach ist nachgewiesen, der hat Kinder gebumst, Franck Ribéry. Der ständig Leute auf dem Platz schubst, schlägt und auch sonst extrem unfair zu Werke geht. Wie süß ist das denn? Ja, wieso? Er schlägt Leute einfach in die Fresse und wird dafür nicht bestraft. Der rennt da rum, als wäre er Prinz Pi und nervt jeden ständig an, rennt zum Schiedsrichter, verhält sich nur respektlos, ständig, hat übrigens auch was mit Fair Play zu tun. Und dann kommt Herr Moralapostel, der noch vor ein paar Monaten oder von mir aus vor ein paar Jahren im Knast saß, überführter Steuerhinterzieher ist. Da gibt's noch so viele offene Geschichten, über die noch nicht verhandelt wurden, weil der Herr Hoeneß natürlich auch nicht ganz so... Chris, wenn du mich jetzt hier weiter torpedierst, ja, da werde ich bei dir nachher einen Ton abstellen, wenn du deinen Dieter der Woche kundtust. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das tut mir leid, ich habe mir noch nur Chips aufgemacht. Das tut dir nicht leid. Es tut mir wirklich leid, weil ich dachte, man hört es nicht so, weil ich das jetzt alles hier weggestellt habe, das Mikrofon und so. Und ich habe extra die Chipsdose weggehalten. Übrigens, man hat so viele Nebengeräusche heute aus Langenhagen gehört, das war sehr, sehr laut, muss ich mal sagen. Und das schreibe ich mir auch auf jetzt. Sehr laut. Klassenbuch auf. Am 18. So, Chris war laut. Aus Langenhagen. Dann kriege ich der Pocho halt wieder ein Stempelchen. Ja, so. Der Fleißkarte. Mir geht es darum, dass sich ein Typ, der moralisch überhaupt gar nicht mal die Fresse aufmachen sollte, sich derartig äußert. Ja, es war ein hartes Foul, aber gleich zu fordern, was ja auch hier Kovac gemacht hat, dass man da jetzt mal aufpassen müsste auf die Bayern-Spieler. Hey, was seid ihr eigentlich für verschissene Pussys da? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Die stellen sich immer da wie die modernen Gladiatoren und wollen geliebt werden und sind die Kings. Aber auf dem Platz sind es wirklich die letzten Muschis. Sowas habe ich noch nicht erlebt, wie man so wehleidig bei jeder Kleinigkeit sein kann. Ja, da tritt einem mal jemand in die Ferse, da liegen die eine Woche auf dem Platz und heulen rum, wie so Jammerlappen. Conor McGregor, motherfucking Conor McGregor, hat mit einem gerissenen Kreuzband 3 Runden gegen Max Holloway gekämpft, einer der besten MMA-Fighter ever. Ich habe nicht einmal Conor McGregor auf dem Boden liegen sehen, weinen sehen und sich wälzen sehen. Nee, er hat weitergekämpft. Und er hat übrigens nicht nur Pässe geschlagen, und zwar gegen Max Holloways Kopf. Nee, er hat nebenbei auch noch sein Knie 8-mal um sich selber gewickelt, weil er am Boden auch noch was zu tun hatte gegen den jungen Max Holloway. Muss man auch an der Stelle mal sagen. Mir geht dieses Gejammer und dieses Herausnehmen eines Sonderstatuses dieses Vereins so auf die Nüsse, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach ein Sport und da wird halt einfach mal auch gegen die Knochen getreten. So ist es. Das machen die Bayern genauso und überhaupt nicht anders. Da gibt's genügend Beispiele und Spieler, die beim FC Bayern gespielt haben und auch andere Spieler verletzt haben. Ob nun gewollt oder nicht, sei mal dahingestellt. Nur eins kann ich garantieren, in den letzten Jahren gab's einen Spieler bei Bayern, der mehr absichtliche Fouls begangen hat und auch in Kauf genommen hat, dass Spieler sich verletzen, als in jeder anderen Mannschaft, und das war Frank Ribéry. Und aus dem Grund hat Uli Hoeneß seine scheiß Fickfresse zu halten. Das ist wirklich der größte Penner, den es auf diesem Planeten gibt. Das ist ein Mann, der völlig an der Realität vorbeilebt, der immer noch glaubt, er wäre irgendwie der Messias und gar nicht merkt, was das eigentlich für ein Kasper ist. Und dennoch wird er mehr oder weniger von allen auf so einen Olymp gehoben, von vielen zumindest. Und es wird überhaupt nicht großartig in Frage gestellt. Es heißt immer, ja, es ist halt der Uli, ist halt auch nie, ist halt so. Nee, ist halt nicht so. Das ist ein fucking Schwerverbrecher, der Kopf des größten Vereins in Deutschland ist, mit den meisten Mitgliedern, glaube ich, weltweit. Also das ist einfach schon, das ist eigentlich, muss man sich da schämen für, als Fan besonders, Chris. Denk mal drüber nach. Ja. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand den Dieter des Jahres verdient hat, dann Uli Hoeneß, die alte Sau. Ich bin ja als zweites dran und ich hatte natürlich auch die Mimimi Münchner oder die Mimimi Bayern im Kopf. Dann war mir klar, das wird vielleicht der Erste nehmen. Dann bleibt mir nur der Zweite, aber da weiß ich, dass ich den Chris vielleicht wegnehme. Und stimmt. Das ist echt scheiße. Jetzt frisst er wieder. Das ist echt scheiße. Pocho, er hat's gesagt. Ja, stimmt. Aber wir haben vor der Sendung noch gesagt, wenn ich heute Chips esse, wird Ricky wieder sagen, jetzt frisst er wieder. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Hab das schon mal gesagt, wenn ich mit dem Jordan podcaste, da muss der während des Podcasts anfangen, irgendwelche Star Wars Scheißfiguren auszupacken. Wo ich mir denke, Alter, du sitzt den ganzen Scheißtag zu Hause, man nimmt eine Stunde im Podcast auf, der eine muss fressen, der andere muss ständig kiffen und der nächste muss ständig irgendwelche Scheiße auspacken. Setzt euch doch einfach mal an den Schreibtisch und konzentriert euch. Pocho. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Beim Kiff ist egal jetzt. Ja, das kannst du mir auch nicht verbieten, Bro. Und dann wusste ich, dass ich halt diesen Chris wegnehmen werde. Wahrscheinlich wirst du es machen. Und, aber da Chris halt so überheblich ist mit seinen Dieter. Das stimmt aber wirklich. Ja, und sich ähnlich wie die Top-Nominierung, Dieter Uli Hoeneß, genauso auf dem gleichen Olymp hebt, irgendwo, wähle ich natürlich diese Woche aufgrund seiner Aussagen über taktische Auslegungen und natürlich auch aufgrund seiner Aussage, dass er es geil findet, in einer Situation wie dieser zu sein, den Jungtrainer Domenico, wie auch immer, Tedesco. Ja, die beste Aussage war, wir haben es ja zugespielt bekommen vom Philipp, der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten. Ist auch so. Es ist wirklich so, ja. Es wurde nachgewiesen. So. Und nicht immer die Mannschaft, die den meisten Ballbesitz hat, hat auch am meisten den Ball. Nee. Das ist auch eine Aussage, die Domenico Tedesco getroffen hat. Und Chris, für dich noch eine kleine Hiobsbotschaft. Du wirst es wahrscheinlich gelesen haben. Thiago hat sich am Zeh wehgetan. Es ist wieder soweit. Thiago hat sich am Zeh wehgetan. Am Großen sogar. Der große Onkel von Thiago ist ein bisschen, wahrscheinlich ist er am Grashalm so leicht hängen geblieben. Mann. Das ist so eine Jammerlappentruppe. Ich verstehe das wirklich nicht. Egal. Nicht nur die übrigens, das muss man dazu sagen. Das ist überhaupt unter Fußballern, das ist wirklich lachhaft. Und vor allem, wenn man sich dann mal durch Zufall so ein Frauenfußballspiel anschaut und sieht, dass die das aus irgendwelchen Gründen viel besser wegstecken, diese Fouls, fragt man sich natürlich noch mehr, was das eigentlich für Waschlappen sind da auf dem Platz. Also, naja. Ja, das... Aber habe ich es jetzt weggenommen, Chris? Nee. Gut, da bin ich zufrieden. Also Domenico Tedesco, die, und wie ich auch in der Sprachnachricht in unserer Prä-Alpha-Gruppe Dieter gesagt habe, WhatsApp-Gruppe, habe ich hier kurz kundgetan, wie geil ich das finde, dass der auf die Fresse kriegt, der Tedesco. Der muss wirklich mal die Klappe halten. Also ist ja gut und schön, wenn man Visionär ist. Der Kofeld auch, du! Wenn man Visionär ist, mag ja wirklich ganz nett sein. Und ich stehe auch auf Visionäre. Ich finde das auch gut, wenn Leute sich rauslehnen. Aber man muss schon ein bisschen Ahnung von dem haben, was man erzählt. Ich will ihm nicht die Ahnung eines Trainers absprechen, aber manchmal weiß er, glaube ich, nicht, welche Worte er wählt, um etwas darzustellen, was er selbst gar nicht versteht. Jetzt nehme ich hier ein 5-Cent-Stück und zerbieg das. Einfach so, ihr mit der Zange. Nee, ich mach's lieber nicht. Ich habe gerade gedacht, wie das jetzt wäre, wenn es abrutscht und mir irgendwie, weiß nicht, das rechte Auge zerschlägt mit einem Podcast. Und ich denke so, und das alles nur wegen Florian Kofeld. Pocho, kann es sein, dass gerade irgendjemand dein Momentum zerstört hat? Ist möglich, aber ich werde es erst später rausfinden, wenn ich die Sendung zum 12. Mal im englischen Original höre. Gibt's aber auch mit Untertitel, Pocho, von daher. Chill down. I see. Thank you. Oh, können wir die Folge jetzt auch mit Untertitel nennen oder einfach? Die heißt da schon Hate fürs Volk. Hate fürs Volk. Mit Untertitel. Subtitle inclusive. Ja, Tedesco. Pochos Rotze voll. Pochos Rotze voll. Es geht dich gar nichts an, Mann. Du hast zwei Tage jetzt. Ich habe jetzt zwei Tage frei. Ich habe Druckbetankung gemacht, das ist richtig. Druckbetankung oder Druck? Genau. Bepumpung. Ja, morgen nehme ich eine neue Folge STR auf. So, jetzt bin ich soweit. Was? Nee, aber erzähl. Bitte. Damit du noch 2 Minuten für deine Champions League Abend hast. Du musst ja gleich schon los. Was? Also. Es ist so, dass mir viele Dinge momentan bei Sky auf den Sack gehen. Das ist unter anderem einmal die Werbung zur Sky Soundbar. Oh, die kennt ihr? Meine Güte! Leck mich am Arsch. Dann, noch viel schlimmer, als die Sky Soundbox. Ich habe hier so ein Ranking gemacht, was mir auf den Sack ging diese Woche. Das ist. With you. Kennt ihr die Alfa Romeo Werbung, wo die roten Autos übers Eis rutschen? Nee, ich gucke nicht so viel Werbung, sorry. Bei Sky Sport News, es kommt nur diese Alfa Romeo Werbung. Ja, doch, man soll aber die Musik haben. Wo die Autos rutschen auf dem Eis. Wieder Theme von Star Trek, finde ich. Aber ja, kann sein. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Stimmt, wie die Kirk-Geschichte, ne? Ja, ich auch so ein bisschen angehört. Das ging mir auf den Sack. Dann ging mir auf den Sack. Douglas Costa. Ja. Diese alte. Der hat aber auch. Es war nicht nur. Der Rotzer war nicht. Weil erst das Icing on the Cake. Hörst du das die ganze Zeit? Das höre ich, aber das penetriert mich überhaupt nicht. Ja, ich finde das so weil, cool, weil nee, pass mir mal auf. Nie aufgefallen ist. Ich, aber jetzt macht das voll extra. Nee, pass mal auf. Ja. Pocho. Ja. Ich rede jetzt mit dir. Ich arbeite. Jetzt hör mal zu. Ja. In einem Kindergarten. Und mit 120 Kindern. Ja. Die haben alle mehr Niveau und Anstand als dieser Mann, dieser Flüchtling. Hier geht's nicht ums Niveau und Anstand. Hier geht's nur um eins. Siegen. Und das, Ricky, werde ich. Nämlich mit meinem Pick der Woche. Und das ist nicht Douglas Costa. Das ist nicht Alfa Romeo, Ricky. Und ich lasse mir da gar nicht dazwischen reden. Das ist auch nicht die Sky Soundbox. Ich bin einfach mit einem schönen dritten Platz, der aber von Herzen. Ricky, über diese menschliche, subversiv, arschgefickte Art und Weise kommst du nicht weit beim Dieter der Woche. Das mit dem Arsch gefickt, da gebe ich dir recht. Den Rest, den möchte ich aus dem Protokoll streichen. Und zwar nehme ich die deutsche Flugscheißerkultur. Denn ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören. Und dazu gehört nicht. Nee, das geht nicht. Da kann ich kein Bild finden. Es muss schon ein bisschen noch, muss es noch normal sein. Also, deutsche Klugscheißerkultur, was denn das für ein Pick? Der Dieter der Woche. Als nächstes nehmen wir Luft oder was? Ja, also, man muss es benennen. Nimm deinen Lieblingsklugscheißer. Max vom Rasenfunk. Aber leider Gottes kann ich da nicht viel entgegensetzen. Ich habe mir die letzte Rasenfunk-Schlusskonferenz gehört und war verstört einfach. Da habe ich das Gefühl gehabt, da haben 2,5 Stunden Domenico de Disco, Florian Kohfeldt und ein Geisteskranker sich unterhalten. Also es war leider Gottes, es ist mir dann zu verwissenschaftlicht. Also es tut mir leid. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich habe mir wirklich vorgenommen, so viel wie möglich mitzunehmen, wenn ich irgendeinen Talk höre, im Internet oder im Fernsehen. Da habe ich mir vorgenommen, ich nehme das alles mit, um das dann weiterzutragen in diesem charmanten, possierlichen Podcast. Aber ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, Eine gesunde Mischung finde ich okay. Hören. Ich kann nicht mehr hören, wenn ein Spieler polyvalent ist. Dann denke ich mir, ja, das, aber das was? Ist doch nicht das Problem. Du gottverficktes Hurenschwein? Aber wer das ist doch nicht das Problem. Deine Mutter. Und weißt du was? Dieser Max vom Rasenfunk, den habe ich jetzt nämlich zum ersten Mal gesehen bei Bundesliga. Und da weiß ich ganz genau, was da los ist. Weißt du nämlich was? Den Bart von Max vom Rasenfunk habe ich das letzte Mal so gesehen. Beim Stork als Backenbart. Nee, ich wollte was über seine Mutter sagen, aber ich glaube, er macht das nicht. Nee, das Ding ist, ich habe noch nicht mal ein Problem damit, wenn jemand über polyvalente Spieler redet oder von mir aus solche Dinger raushaut wie der Tedesco. Damit kann ich ganz gut leben, aber ich finde, wenn so 2,5 Stunden Sendung komplett ohne Emotionen, also diese typische Fan-Emotionalität vorgetragen werden, fehlt mir was. Ja. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, sonst hättet ihr nicht so viele Hörer, die damit super zurechtkommen, aber ich brauche immer noch so ein gewisses... Ja, so eine gewisse Emotion mit dabei, die auch überhaupt nicht sinnvoll ist. Ja, wenn ich sage, der spielt scheiße, da will ich nicht, dass mir jemand zeigt, ja, aber der hat das und das und das gut gemacht. Ist mir egal, der spielt scheiße, weil ich sehe, der spielt scheiße. Mir ist es egal, ob der eine Passquote hat von 100%. Er spielt scheiße. Mhm. Fertig, ist mir egal. So, und das ist das gute alte Damien Maia Beispiel, oder? Ja, wobei man ja da nach einer gewissen, also guck mal, du erkennst ja zum Beispiel, dass Toni Kroos ein Mega-Stratege ist. Also wenn du da ein paar Spieler anguckst, merkst du, Toni Kroos ist Schaltzentrale Real Madrid. So. Ja. Aber wenn du jetzt jemanden fragen würdest, wer ist der flashy Guy so schlechthin auf dem Fußballplatz, würde keiner Toni Kroos sagen. Trotzdem würdest du jetzt nicht in Frage stellen, dass Toni Kroos ein hervorragender Fußballer ist. Deswegen, das meine ich ja nicht mal. Ich meine wirklich so Dinge, jetzt fange ich wieder an mit dem VfB, aber damit beschäftige ich mich halt am meisten. Andy Beck, ja, da habe ich halt das Gefühl, da kannst du da auch irgendeine Pappfigur hinstellen, ja, statt Andy Beck, so. Und dann gibt's halt Leute, ja, aber guck doch mal, der hat immerhin 84% seiner Zweikämpfe gewonnen, ja, und 96 Pässe kann man, sag ich, ja, Alter, wenn ich von 35 Pässen 34 zu meinem eigenen Torwart spiele, habe ich auch fast 100% eine Passquote. Aber ich habe halt überhaupt nichts dazu beigetragen, dass das Spiel in irgendeiner Weise nach vorne stattfindet. Also, weißt du, was ich meine? Das ist das. Ein bisschen Risiko gehen, natürlich auch mal einen Fehler machen, aber dafür was beitragen. So, und ich möchte so eine Äußerung tätigen können, also jetzt bin ich natürlich nicht im Rasenfunk, aber sowas möchte ich hören. Emotionen und auch von mir aus mal was Unvernünftiges, was einfach aus dem Arsch rauskommt. Ein bisschen Mario Basler würde uns allen gut tun. Nicht zu viel, nicht zu viel, da muss man aufpassen. Aber auf der anderen Seite, ich brauche auch nicht ständig Max vom Rasenfunk und ich brauche genauso wenig ständig den Tobi Escher. Ja. Die haben mir aber, das möchte ich auch noch dazu sagen, eine ganze Menge erklärt, was ich vorher nicht so richtig beachtet habe. Nur wenn ich so Fußball gucke, Ricky, darüber reden, dann drehe ich durch. Gut, dass du jetzt den Punkt gefunden hast, den Ausstieg, weil jetzt warst du gerade auch wieder in dieser Verschmuggelung, die du gerade torpediert hast. Die du gerade kritisiert hast. Na, weil ich ja nicht sage, dass ich es grundsätzlich ablehne, sondern dass alles hat seinen Platz. Alles hat seinen Platz. Poccio und ich wissen auch, dass die beiden uns allen möglicherweise einen Mehrwert geben können, den wir niemanden geben können in Sachen Fußball. Aber in diesem Moment müssen wir auch einfach mal sagen, oder habe ich von dir gehofft, dass du sagst, dass du einfach pur Emotionen bist und sagst, das kannst du dir nicht mehr mit anhören. Natürlich geben die auch einen gewissen Mehrwert. Aber ich habe gehofft, wirklich, dass du jetzt sagst, ja, scheiß drauf. Aber das stimmt nicht. Also das wäre ja, einfach, das stimmt das, auch nicht. Manchmal also stimmt es halt nicht. Für mich ist es schwieriger, wie heißt denn der Scheiß, MML zu hören, weil das ist wirklich unerträglich, diesen Vogelsang. Also was, wie ich diesen Typen hasse, vor allen Dingen, wie er dann immer so Dinge sagt. Ja, dann habe ich meiner Freundin gesagt, pass auf, in der 72. Minute, da kommt der Paco, übrigens jetzt die Paco-Domäne im Strafraum bei den Dortmundern. So, da dreh ich durch. Das ist ein Mensch. Entweder ist der ständig auf Koks oder ich schlag dem Scheiß einen Schlüssel. Irgendwas im Kopf will ich den schlagen. Der geht mir auf den Sack. Ein Schlüssel? Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was ist denn? Was? Ein Schraubschlüssel. Oder wie heißt denn das? So, was? Traumschlüssel. So ein Schlüssel. Wie nennt sich Traumschlüssel genau? Ins Radkreuz ramm ich den Kopf. Der geht mir auf den Sack. Und der Beisenherz, der kann nur noch Leute nachmachen. Das hast du ja schon gesagt. Und es wurde danach noch schlimmer. Es gibt nur noch irgendwelche Leute, die er nachspricht. Völlig geht nicht mehr. Hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Der Nöcker, der sitzt da, der denkt, glaube ich, die ganze Zeit, er ist im falschen Film, denkt sich aber, ach komm, den Film nehme ich mit. Schade, der tut nicht. Mir richtig leid inzwischen. Der tut mir nicht leid. Der weiß, dass er ein Loser ist. Der wäre, stell dir mal den Nöcker alleine im Podcast vor. Da könntest du dich erhängen. Da würde Max, der wäre Mr. Excitement der Podcast-Szene. Also, nee, das kannst du vergessen. Also, könnt ihr mir bitte helfen, wen ich stellvertretend für diese momentan Laptop, ich gucke auf Sky das Spiel in der TV-Übertragung, gucke nebenbei noch die Vogelperspektive, scheiße. Nimm doch Max vom Rasenfunk. Ja, nehme ich. Aber auch da muss ich sagen, das mit dieser Vogelperspektive, ich finde das schon geil, sowas mal so zu sehen. Das war doch nur ein Sinnbild, Ricky. Nee, ich weiß, sei doch nicht immer so. Ich möchte doch nur erklären. Deswegen verlierst du doch jede Woche den Dieter der Woche. Das ist doch mir scheißegal, ob ich einen Dieter der Woche verliere. Natürlich, das weiß ich doch auch. Und das ist das, wo wir uns entfernt haben, emotional. Ich weiß, dass du es weißt und du weißt. Ja, ich weiß, also, ich bin halt oben angekommen, deswegen bedeutet auch dein Titel nichts mehr. Das ist halt einfach mal so. Muss man mal so sagen. Wenn man mal ein Pferd im Podcast-Logo hat, dann hat man alles erreicht. Und das habe ich. Ich habe mein Stereo. Da ist natürlich einiges dran. Ja. Guck doch mal in der Autobranche, wie viel Autos gibt es denn da mit dem Pferd im Logo? Es sind nur die Premium-Cars. Jetzt hier ruft der aus Langenhagen ein. Deutschland? User in your channel timed out. Wir haben einfach totgeschwiegen und haben gesagt, ey, wir sind coole Bros, wir sind hier die Edgy Dudes im Internet. So. Ja. Wirst du jetzt eigentlich, machst du jetzt eigentlich noch ja wieder deinen Chat an oder nicht? Ist die Mühle ausgeflogen. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt. Sag mal tschüss, Chris. Tschüss, Chris. Pocho, sag mal tschüss. Tschüss, Pocho. Ja, und ich sage auch tschüss und bitte euch darum, morgen am Mittwoch um 15 Uhr einfach mal die Daumen zu drücken. Die Geschichte nächste Woche. Bis dann. Ciao, sagt euer Ricky. Vielleicht zum letzten Mal. Aufnahme beenden drücken. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.